Ich bin so am Schwitzen, das gibt's nicht. On behalf of every wrestler who wanted to be hardcore more than they wanted to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up. But what you are is a Kung Pao Bitch. Hallo und herzlich willkommen. Oh, Entschuldigung, da läuft schon die nächste Musik rein. Mensch, das fängt ja perfekt an. Ja, herzlich und willkommen. Und so, Chris, sag du doch mal was. Nee, hast du wieder das Theme von John Cena hinterherlaufen lassen? Ne? Achso, ja, ich habe vergessen, dass es weiterläuft, auszumachen. Aber ich mache jetzt einfach nochmal hier. Hallo und herzlich willkommen zu Talk of Personality. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder da. Unsere Namen sind Ricky und Horst. Hallo und herzlich willkommen am heutigen Dienstagnachmittag zu einer weiteren Folge Talk of Personality, die heißeste Show on the air. On the air, du sagst es. Ricky? Grüß, wie geht es? Warst du auf Entzug? Du hattest Bock, oder? Podcasting? Naja. Das kann man so, also, aber so, es war so ein Gefühl zwischen hin und her, würde ich fast sagen. Also, ja. Was mich viel mehr interessiert, Chris, an der Stelle, wie war es denn so am Samstag? Alles schon verkraftet? Bayern München? Bayern München? Wer? Das ist die Mannschaft, die du so anhimmelst. Ja gut, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht alles, kenne ich gar nicht. Kennst du nicht. Also, hast du geguckt am Samstag? Natürlich. Und? Wie war das so für so einen Bayern-Fan? Ja, also es war ja erstmal ein Schock am Anfang, ne, als Schweini sich da die gelbe Karte abgeholt hat. Kannst du dich daran noch erinnern? Ach, ich dachte, du meinst den anderen Schock. Ja, natürlich. Holt er sich nach 8,5 Hundertstel, holt er sich eine gelbe Karte per Hand und da habe ich mir gedacht, Alter, die Jungs sind wohl flatterig in der Buchse. Ich habe ja von Anfang an leider gegen Bayern getippt. Leider wirklich, ich sag's ganz ehrlich, ich hätte es natürlich den Bayern gegönnt, aber... Ja, ich bin halt Perfektionist und liebe den guten Torres sehr. Den guten Zerstörerfußball, ne? Nee, ich mag Torres. Ich liebe Torres. Er ist ein Schwuchtel, kann man glaube ich so sagen. Ja, genau. Guti und Torres sind meine Lieblingsspieler. Guti? Der spielt er noch in Istanbul? Keine Ahnung, ich weiß nur, früher war es halt immer geil im Darkroom mit ihm. Also von daher ist mir das völlig Latte, wo der spielt. Latte. Ricky, Mensch. Ja, geht ab wie sonst was. Mensch, ich wollte uns eigentlich ganz anders ankündigen vielmehr. Ich wollte eigentlich sagen, herzlich willkommen zu Off Personality, weil ich dachte jetzt hier wegen Lord Tensai, dass sie das weggelassen haben. Ja, stimmt. Schön. Ja, ja, er hat jetzt auch seinen Dress weg, ne? Habe ich ganz weggelassen, genau. Keine Maske mehr, kein... Ja, das war's für dich so? Mehr. Du, ich muss generell so zum Weggehen mal. Ach so, nein, das nicht. Also da bin ich dann doch eher so der elegant sportliche Typ. Ich werf mir schon gern mal so ein wie heißt der? Ralph Lauren lachsfarbenen Polunder um. Und, ja, natürlich. Ja, logisch. Und dann habe ich so eine schöne Bauchtasche aus Leder. Und was kostet er eigentlich zu? Sag mal, das gibt es doch ja nicht. Kennst du den? Gehört habe ich ihn noch nie, aber ich hörte einiges über ihn. Ich habe 3 Stunden Podcast mit ihm aufgezeichnet. Ich habe ihn auch noch nie gehört. dann gibt es den wohl auch gar nicht in Typen. Nee, es ist rein reine Fiktion, dieser Mensch. Ist er Grieche? Ich hatte auch mal einen sehr guten Kumpel, der hieß auch Costa. Vielleicht ist er derselbe. Nein, es ist, er hat zwar Verbindungen nach Griechenland, weil er da ein Hotel hat, aber Costa ist nicht sein echter Name, muss man an der Stelle mal verraten. Den Originalnamen nennen wir jetzt aber auch nicht, würde ich sagen. Nee, den möchte er nicht genannt haben. Sonst fliegt er bei Opel raus. So eine Art. Kann man natürlich gut nachvollziehen. Sei es drum. Chris, Mensch, so lange haben wir uns nicht mehr gehört. Ich hab wirklich ein bisschen Pusteln gehabt jetzt hier, bevor es so Jänsepickel habe ich gekriegt. Jänsepickel, mal gut, dass wir nicht telefoniert haben schon. So viel richtig. Muss man doch hier nicht sagen, Mensch, das habe ich mit Costa versucht auch zu erklären. Die Hörer wissen doch gar nicht, was sonst abgeht. Wir könnten sonst was erzählen. Wir könnten sagen, wir senden hier gerade keine Ahnung von sonst wo und die würden es uns glauben. Aber wenn ihr es natürlich dann immer zerstört mit, ja. Also wollen wir jetzt auch sagen, dass du gar nicht in New York warst? Nee, war ich nicht. Ich war nämlich die ganze Zeit im Bad Zeiss-Ufflin, habe ich aber auch gefiltert. Ich wollte gerade sagen, im Bad Tölz warst du. Ja, einen Dicken suchen. Du hier, ich muss erstmal, bevor wir jetzt hier loslegen und die Leute zu sehr langweilen, kurz was klären mit dir. Also mehr als die WWE können wir sie nicht langweilen. Oh, ein Shoot. Mensch, das kann die WWE gar nicht mehr. Da war der kleine Shoot. Da war er. Wie machen wir das jetzt hier eigentlich mit unserem MVP des Monats? Da war ich selber so ein bisschen verwirrt. Lassen wir das immer einen Monat lang laufen, das Voting? Oder den MVP des Monats? Ja. Weil den haben wir ja, und falls ihr es nicht mitbekommen habt, angefangen zu wählen bei der letzten Sendung vor 3 Wochen. Zur Wahl standen, beziehungsweise stehen, das wird jetzt eben zwischen uns beiden hier noch ausgemacht, Brock Lesnar, Rosa Mendes und Daniel Bryan. Ja, wo du gerade erwähnst, stehen, da ist bei mir die Wahl ganz einfach. Und ich glaube, bei euch zu Hause auch. Bei mir aber zu Hause definitiv mal nicht. Das geht mir nämlich so langsam mal tierisch auf den Sack mit dieser Hackfresse. Echt mal. Also die Frau sieht doch nicht gut aus. Jetzt reicht's aber wirklich mal hier. Die kommt dahergelaufen wie ein Stück Kacke und alle gehen da ab wie ein Schnitzel auf die. Das ist jetzt aber mal wirklich, jetzt reicht's mal wirklich. Reißt euch doch mal am Zippel. Warte mal, ich muss mal kurz eine E-Mail an Reds schreiben. Vielleicht haben die noch einen Platz frei. Warte mal, hier kommt gerade eine Eilmeldung raus. LaFontaine tritt nicht für die Linken. Habe ich auch gerade aufs iPhone Wahnsinn, gekriegt. Wahnsinn. Lass mich raten, du hast die NTV-App. Nee, es ist Tagesschau. Also da schaut dasselbe. Tagesschau-App, gebe ich dir mal einen Tipp, lösch die. Jetzt musst du natürlich allen hören und sagen, warum. Warum? Ja, ich habe mal beim Apfelklatsch, kennst du den Podcast? Ja. Großartig. Alle 4 Vollnerds, ich würde sie, glaube ich, verprügeln, wenn ich sie sehen würde. Mein Gehirn ist ja auch so weggesoffen. Ich weiß nur, dass die Tagesthemen oder Tagesschau-App scheiße ist, weil sie irgendwie dann Speicher zumüllt. Ja. Die speichert wohl ganz viel so. Das ist schön. Und das muss auch an sich reichen als Antwort. Schön. Also lasse ich die erstmal drauf. Chris, jetzt aber zurück zu unserem Problem. MVP des Monats, wird der jetzt einen ganzen Monat lang gewählt oder lass auch nur einen ganzen Monat? Okay, also das heißt, ihr könnt jetzt, falls ihr zum ersten Mal Cult of Personality, Talk of Personality jetzt hier hört, immer noch voten. Den MVP des Monats, Brock Lesnar, Rosa Mendes und Daniel Bryan stehen zur Wahl. Ihr geht, am einfachsten, glaube ich, ist es, ihr geht auf unsere Seite, cultofpersonality.de, guckt rechts, da steht einmal MVP der Woche und einmal MVP des Monats. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen hören uns an der Stelle jetzt natürlich gefragt. Klar, könnt euch aber auch helfen lassen. Ihr wollt den MVP des Monats wählen, klickt dann darauf und werdet automatisch zum Voting auf. Wer führt denn? Kann man da so eine kleine Wasserstandsmeldung verrufen? Ja klar, verruf mal. Ricky, ganz im Ernst, wenn ich die frage, dann musst du. Achso, du hast dich vorbereitet. Ja, nee, ich musste noch auch. Ich habe hier so 2 Schilder stehen, ganz große blinkende, da steht einmal Over the Limit drauf und einmal Raw. So, mehr habe ich nicht an Vorbereitung. Okay, da bei mir ist ein bisschen mehr. Unter anderem kann ich sagen, dass Rosa Mendes momentan ganz, ganz deutlich führt vor Brock Lesnar. Man muss aber auch sagen, Rosa Mendes hat nie Nippelwetter. Nee, hat sie nicht. Dann nehme ich, glaube ich, meine Stimme zurück. Hoffentlich, weil ich wäre halt echt wirklich dafür, ich gönn's dem Dennis, dass Rosa Mendes dieses Voting gewinnt. Ich gönn's dem Dennis, aber echt jetzt mal, Also votet doch bitte für. Für wen habe ich denn gewotet eigentlich? Ich habe gewotet für Brock Lesnar. Logischerweise. Wollen wir jetzt eine nachträgliche Statute einfügen, dass John Cena niemals zum MVP des Monats gewählt werden darf? Oh, das klingt jetzt Telefon. Ich werde hier wahnsinnig in dem Laden. Ich kann jetzt aber nicht runtergehen. Kannst du nicht, ne? Nee, mache ich auch nicht. Hört man's? Nee, man hört's nicht. Okay. Wenn er sich Mühe gibt, kann er schon MVP des Monats oder der Woche werden. Aber ja, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also die Statute brauche ich eigentlich überhaupt nicht einführen. Ich glaube, das ergibt sich von selber. Meinst du, wird eh nicht passieren, ja? Das wird nicht passieren. Wir können ja die Statute einführen, wenn es John Cena mal schafft, irgendwie MVP des Monats zu werden, dann gehen wir für immer auf Air. Oh nee, das ist mir zu riskant. Also das ist mir dann fast schon zu riskant. So sehr vertraue ich unseren Hörern doch noch nicht. Ich lass mir was einfallen, du auch, und beim nächsten Mal besprechen wir das dann. Schreibe ich mir hier mal auf. Ach nee, schreibe mir nicht auf. Kann ich mir merken. So, Chris. Das erste Thema, was ich auf meiner Liste habe, höchstens du hast jetzt noch irgendwas, was vorneweg zu klären gilt. Grundsätzlich nicht. Gut, dann möchte ich damit gleich beginnen. Ich bin leider enttäuscht worden letzte Woche. Du wahrscheinlich auch. 3 Stunden Raw wurde angekündigt. Du hast ja 2 Wochen keinen WWE geguckt, muss man sagen. Ich habe 2 Wochen keinen WWE geguckt. Mir ging's so gut. Die Lebensqualität ist in die Luft gegangen. Du hast wieder Farbe im Gesicht bekommen. Ne? Ich habe Farbe, genau. Ich war in verschiedenen Parks. Ich bin durch Städte gelaufen. Ich habe mich mit Leuten unterhalten. Mhm. Es war einfach ein wunderbares Leben. Ja, schön, schön. Mhm. Und dann habe ich wieder am Freitag, seit Freitag sitze ich nur zu Hause und guck Wrestling, alles, was ich verpasst habe. Und ja, jetzt bin ich wieder im alten. Du hast ja nichts verpasst. Du hast ja nichts verpasst, denn Raw ist ja wie immer. Weiß man leider erst danach. Aber es bleibt ja nicht wie immer, sondern wie gesagt, darauf wollte ich jetzt hinauskommen. 3 Stunden. Ja, kommt mal später noch. Nee, machen wir hier gleich mal, weil das können wir fast. Also das brennt mir fast schon auf der Seele. 3 Stunden Raw, Dennis. Dennis heißt du, oder? Nee, Horst hatte ich ja eingangs. Entschuldigung. Gesagt. Also möchtest du lieber mit, warte, der Dennis ist in Skype. Ich kann rausgehen und er kann reinkommen. Das ist echt unfassbar, dass, egal mit wem ich sende, mir nie die Namen merken kann. Dennis, wenn du das hörst, schreib mal dem, Ricky, Dennis habe ich ja Chris genannt. Warte mal, ich schreibe mal ganz groß Chris hier oben drauf. So. Also Chris, 3 Stunden Raw, wie findest du bitte? Super. Also erstens mal ist es natürlich eine logistische Meisterleistung dann für uns, am Dienstag noch zu senden. Weil wir das ja meistens aufgenommen, wenn wir von der Arbeit kommen, gucken. Also das ist bei mir zumindest und das geht nicht. So, ich komme spätestens 2:30, 3 nach Hause, kann man sagen, wenn ich anschaffen gegangen war. Und dann ist eine 3 Stunden Raw-Ausgabe nicht mehr drin. So. Ist jetzt dein auch wenn es netto nicht 3 Stunden sind. Ist jetzt, Entschuldigung, dass ich dir, so sehr, ich mache selten, aber in dem Fall gerne ins Wort fall. Ja, das ja, ist jetzt klar. So der Hauptgrund, ja? Das ist der Hauptkritikpunkt von dir, ist, dass du es nicht mehr pünktlich gucken kannst. Das ist richtig, ja. Aber wir können gerne den Dennis fragen, vielleicht kann der jetzt immer dann Dienstag 17 Uhr. Super. Chris, lass mich erstmal ein paar Insider-Informationen an der Stelle. Jetzt kommt's, ich bin verrückt. Insider-Informationen. Nee, ist tatsächlich wahr. Und zwar die Kollegen, Produzenten, Writer und Wrestler haben alle genau die gleiche Meinung wie wir beide. Die gehen davon aus, dass das Ding komplett den Bach untergeht. Also absolut. Dieses 3 Stunden Raw-Ding. Und es wird dann Backstage auch wohl immer wieder geredet, dass das nicht der richtige Weg sei. Also wie gesagt, also das sind jetzt nicht irgendwie nur so ein paar Mitkartler oder keine Ahnung, irgendwelche Kabelträger, sondern es sind tatsächlich bis zu den Produzenten hoch, sind das, also jedenfalls, weiß ich nicht, ob es die dann die Entscheidungsträger selber sind, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall viele, viele Leute innerhalb der WWE sind nicht so begeistert von dieser 3-Stunden-Geschichte. Zumal da kannst du ja das alteingesessene Konzept gar nicht mehr fahren, weil es einfach zu lang ist. Mir ist aufgefallen, dass Raw immer nach Schema F abläuft. Du hast ja jetzt, denke ich mal, die letzten Raw-Ausgaben nachgeholt, oder? Ja, bei vielen bin ich eingeschlafen, aber ich kenn's ja. Was willst du hinaus, mein Sohn? Du hast halt immer an Nummer 1 stehend in der Raw-Ausgabe den Top-Drawn. Das ist entweder Lesnar, Triple H, Cena. Ne? Yo. In der letzten Zeit zumindest. Und dann hast du irgendwie mal weit abgeschlagen den WWE Championship. Ja, der ja jetzt irgendwie, wie ich finde, ein Midcard-Titel ist. Er hat für mich im Moment so den Wert eines Intercontinental-Titles von vor 15 Jahren. Ja, ist ein guter Punkt. Gib den Titel, Punkt, dann kann man sagen. Gib den Titel dem, so, dann du hast du aber. Chris, das muss ja, man noch mal sagen dürfen an der Stelle. Gib den Titel dem du vertraust. Wenn du denkst, dass John Cena dein Mann ist, dann muss er verdammt auch den Titel tragen und nicht CM Punk. Pass mal auf. Weiter, Chris. Entschuldigung. Dann hast du halt, du hast so Segmente. So, sie heißen auch Segmente, ist klar. Aber du hast es immer nach Schema F jede Woche. Dann hast du halt irgendein Squash-Match. Ist es Ryback? Ist es Sandow, der jetzt wohl auch Squash-Matches machen wird? Hier den Funkesaurus. So, und die enden ja immer bis jetzt alle in der Sackgasse, ja? Der Funkesaurus, den nimmst du doch gar nicht mehr ernst. Nö, das Ding ist durch. Den also, Ryback, den nehme ich im Moment komischerweise ernster als am Anfang bei seinen Squash-Matches. Ja, der tötet halt irgendwie mal Leute irgendwann, aber und dann hast du halt noch einen Punkt, dass du Drecks-Recaps von der Sendung hast, die du gerade geguckt hast. Recaps, da musst du doch denken, dass die Leute von der WWE glauben, dass die Fans beschränkt sind. Auf Crack sind oder beschränkt sind. Was ist deine Idee? Da zeigen sie einen 3-Minuten-, 4-Minuten-Clip von Big Show, der Cena konfrontiert, ja, von vor 15 Minuten. Und das kann nicht sein. So, das kann man doch wegrationalisieren und da ein neues Talent einfügen. Oder was weiß ich. Ja, dann schieß mal los. Was ist deine Idee? Was soll da rein? Was macht man mit der 3-Stunden-Endversion dann? Nö, ich bin schon gespannt, was du bei 2 Stunden so auf dem Teller hast. Also, sag mal, wie würde es bei dir aussehen? Was würdest du in diesen toten Minuten, die du hier benannt hast, gerne sehen? da würde ich schöne, aufgebaute Midcard-Fäden sehen. Du hast es ja jetzt in den letzten Wochen gehabt, dass es immer wieder Multi-Man-Matches gab, ja, wo die Fäden schön, ja, Mensch, hier, ach, wir haben ja hier den Brian, der ist in einer Fäde, der und den Cena, der ist in einer Fäde und ist ja jetzt auch egal, die Namen. Die putten wir mal zusammen in ein Tag-Team-Match und dann haben wir alle Fäden schön untergebracht bei Raw und den Rest, den können wir einfach nach Schema F laufen lassen. Und das geht meiner Meinung nach nicht. Du musst den Geschichten mehr Zeit geben. Jetzt Punk gegen Daniel Bryan, so, das ist der richtige Weg, wie sie es gerade machen. Aber das kannst du doch auch mit Midcard-Leuten machen. So ein Big Show und Cody Rhodes, das war jetzt die letzte Midcard-Fehde und seitdem gibt's doch gar keine mehr, oder? Fällt dir da jetzt ad hoc einer ein? Ja, fällt mir einer ein. Ja, welche denn? Das möchte ich nicht sagen, Chris. An der Stelle muss ich ganz kurz nochmal ein Thema aufgreifen. Ich bin heute sehr ernst. Du bist sehr ernst, ja. Ja, nee, das hat auch seine Gründe. Kommen wir aber später dazu. Nochmal zu den 3 Stunden Raw. Alles gut und schön. Wie sie sich jetzt vorstellen, auch dein Punkt, den du da bringst, ist alles toll, aber ich kann dir vielleicht sogar eine kleine Antwort geben, warum alles so komisch wirkt. Und zwar hat man hat heute Dave Meltzer in seinem Podcast ja erzählt, pass auf, jetzt kommt's. Das ist der Koch, der Berühmte, ne? Das ist der berühmte Koch, dass die zum Beispiel vor 2 Wochen eine Show hatten, die wurde erst fertig geschrieben, während die Show schon lief. Lanz kocht hatten, hieß die Show, oder? Ja, hast du zugehört gerade? Ich hab zugehört, ja, wir reden über Meltzer, den Koch. Ja, genau. Jetzt mal ehrlich, das muss man sich echt mal vorstellen. Also sie schreiben an der Show noch, währenddem die Show schon läuft. Das, ja, und genau das geht doch gar nicht, Alter. Ja, aber genau das ist ja der Punkt, den du gerade ansprichst. Würde ich in meinem Beruf so denken, würde ich die Kiste völlig an der Wand fahren, so du, bei dir würde das doch viel besser. Aber das hast du doch auch bei Big Show und Cody Rhodes gesehen. So, sie haben ja Big Show bei WrestleMania den IC-Titel gegeben, weil sie ihm ein Geschenk geben wollen. Ja, ganz nett. Und dann haben sie Cody Rhodes den Titel ja ganz kurzfristig zurück. Nee, halt, stopp, das stimmt nicht. Habe ich auch. Das stimmt nicht. Nee, ist nicht so. Es war nicht so geplant, dass Cody Rhodes, dass Big Show ein Geschenk bekommt. Weiß ich mittlerweile auch schon mehr. Ich weiß schon, warum das Ganze passiert ist. Soll ich es gleich erzählen oder nachher, weil wir kommen nachher nochmal zum guten Cody Rhodes. Ist das so, ja? Ja, ja, genau. Ja, kommen wir später zu. Und da siehst du doch diese kurzfristige Denkweise der WWE. Und jetzt hat er den Titel wieder gewonnen, ja, den IC-Titel. Und jetzt nimmt er eine Auszeit. Erklärt, als Champion. Ja, sag mal, wo gibt's gleich, denn sowas? Erklärt sich gleich alles, Chris. Du musst ruhig bleiben. Nee, pass doch mal auf. Du musst doch jemanden den Titel geben, wo du denkst, Mensch, ja, der bringt den Titel voran. Ja? Stimmt, das stimmt. Der kann da was mit anfangen. Der kann, dem gibt der Titel was. Ja, ja, aber damit und kann... das ist für mich absolute Pipi. Ja, ja, aber das haben sie ja nicht erst heute angefangen, sondern das Problem, dass der Titel nichts wert ist, das ist ja sozusagen lange aufgebaut. Also das, nee, war das jetzt meine ich so jetzt aber auch gar nicht. So, der Cody Rhodes, der scheint ja kaputt zu sein. Der scheint ja, weiß nicht, einen geschwollenen Hoden zu haben oder so. Er ist nicht verletzt. Er ist nicht verletzt, er sondern? Er ist nicht verletzt. Also dann kommen wir gleich dazu. Also es ist wohl so, bei Cody Rhodes wissen die Leute, mit denen halt eben gesprochen wurde, nicht ganz genau, warum der eigentlich jetzt weg ist. Er hat nicht, mehrere WWchen, das habe ich jetzt gesprochen. Das wird halt vermutet, aber das sei nicht der Grund. Cody Rhodes sei nicht verletzt und es kommt für viele überraschend, dass Cody jetzt eine Auszeit nimmt. Als Champion, jetzt, ne? Pass auf, geplant war angeblich, natürlich kann ich das hier nicht nachprüfen, was da so erzählt wird, aber angeblich war geplant, dass Cody Rhodes sogar eine Fehde mit CM Punk bekommt in absehbarer Zeit. Und deswegen den Titel abgegeben hat an The Big Show. Und dann muss irgendwie was passiert sein, dass das alles wieder verworfen hat. Und dann muss wiederum was passiert sein, was wiederum das verworfen hat. Also das am Sonntag wäre mehr oder weniger aus der Not geboren. Und gibt's ein Gerücht, wie gesagt, das habe ich nur gelesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, dass Cody Rhodes wohl psychische Probleme hat. Und Depressionen vielleicht sogar haben könnte oder sowas. Ja. Also, wie gesagt, das sind halt immer so die Gerüchte, die dann aufkommen, aber angeblich sei man Backstage sehr verwundert darüber gewesen, dass Cody jetzt sich eine Auszeit nimmt. Angeblich. Also, dass er sich jetzt eine Auszeit nimmt, würde ja damit passen, dass ich jetzt vor mehreren Wochen immer wieder gelesen habe, dass er Rückenprobleme hat. Massive Rückenprobleme. Ja, genau. Das war auch mein erster Gedanke, als ich die News gelesen habe mit Cody Rhodes, wird das erstmal eine Auszeit nehmen. Habe ich mir gedacht, naja, logisch, das hat man ja vor WrestleMania die ganze Zeit mitbekommen. Und, wie gesagt, dann habe ich heute andere Podcasts gehört und andere Seiten gelesen, die jetzt, sag ich mal, deutlich mehr Insiderwissen als wir zwei haben. Was? Ja. Und ihre Kollegen bei der WWE mal angefragt haben, wie es denn da aussieht. Und da war große Staunen im Walde, dass Cody jetzt nicht mehr oder erstmal wohl nicht mehr dabei sein wird. Und eine Quelle da von den Heinis hätte wohl behauptet, naja, es wird gemunkelt, er hätte psychische Probleme und muss deswegen mal kürzer treten. Es wäre natürlich schon ein dickes Ding. Aber das können sie natürlich nicht öffentlich machen, ist klar. Nein, das stimmt, aber es wäre ein dickes Ding, ja. Es wäre ein dickes Ding, was ich viel interessanter fand. Er hat ja nur auf Twitter geschrieben, Time off. Ja, das muss auch manchmal reichen, diese Aussage, ja. Ne, es ist natürlich relativ wenig, weil normal ist man gewohnt, dass die dann erstmal noch hier fünfmal ein Bild schicken von ihrem verdrehten Knie oder was, weißt du? Also so ist man es ja eigentlich gewohnt. Und deswegen, das fand ich schon ein bisschen komisch, aber natürlich wissen, wie was da wirklich ist, weiß ich nicht. Aber was ich, wie gesagt, viel interessanter finde, ist eigentlich die Geschichte mit CM Punk. Dass Cody angeblich dafür vorgesehen war, mit CM Punk eine Fehde zu bekommen. Ob das jetzt die, für was Daniel Bryan jetzt gerade bekommen hat, ob das dafür jetzt eingesprungen ist oder ob das erst für Survivor Series geplant war, keine Ahnung. Aber es sei wohl geplant gewesen, Cody Rhodes gegen CM Punk zu stellen und deswegen hätte man ihm den Titel abgenommen. Das finde ich dann natürlich schon, ist schon ein Ding. Das ist ein Ding, wiederum, ja. Und wiederum macht dann auch Sinn, warum hat man Big Show den Titel so schnell abgenommen? Weil man ihn gebraucht hat für die Fehde mit John Cena, denn dafür war Lord Tensai ja eigentlich vorgesehen für den ganzen Spaß, aber der ist ja überhaupt nicht overgekommen beim Publikum. Jetzt wissen wir auch, woran es lag. Dann haben sie, weil er einfach zwei Namen hatte. Das wird sich jetzt erstmal herausstellen. Der Ballast ist ja jetzt weg und jetzt kann er World Champion werden. Aber es wird dann rund, weißt du? Also sie nehmen Cody den Titel weg, alle wundern sich erstmal, warum. Okay, was heißt wundern? Nicht unbedingt, aber es war schon ein bisschen überraschend, fand ich, dass Cody ja den Big Show verliert. Dann wird das wieder schnell über den Haufen geworfen. Cody bekommt den Titel zurück, obwohl er die ganze Zeit dasteht wie der letzte Idiot, aber bekommt den Titel zurück. Warum eigentlich das? Was bringt das der Big Show, so ein Quatsch? Ist wiederum klar, weil Lord Tensai wurde einfach nicht over, selbst durch Siege gegen John Cena und gegen, wie heißt der andere, CM Punk. Und man musste das wiederum verwerfen und hat einfach Big Show jetzt da in die ganze Geschichte mit reingeholt. Wahrscheinlich hätten sie diesen Ich-feuer-dich-Engel mit Lord Tensai so nicht gemacht, aber ich glaube, die Rolle, die jetzt Big Show bei No Way Out bekommt, dass die eigentlich für Lord Tensai vorgesehen war. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Und wie gesagt, völlig eigentlich überraschend, dass Cody so unaufgebaut und einfach wie aus dem Nichts am Sonntag einen Titel abgeben muss, ja, war auch komisch. Das stimmt, ja. So, und wollen wir jetzt über den Sonntag reden? Können wir nachher, wenn du willst, können wir gerne machen. Hast du irgendwas, was du besonders fandest? Ja, das habe ich. Wir hatten ja vor 3 Wochen was. Wann war die letzte? Ist ja, ja auch 3 Wochen. Ist absolut richtig, 3 Wochen. Da hatten wir angesprochen, dass sie durch das Nicht-Karma-Debüt bei Extreme Rules allen Schaden, allen Beteiligten, Layla, Beth Phoenix, den Bella ist ja jetzt nicht mehr so. Und das hast du jetzt gesehen. Sie haben jetzt nämlich bei Beth Phoenix gegen Layla, was ich wirklich, ich fand das war ein schönes Match. War ich fand's scheiße. Match. Ich fand's richtig scheiße. Du fandest es wirklich scheiße? Ja, ich fand das Gott, Finish fand ich keine cool. Ahnung hat, dann nee, muss ich man fand halt das Match sehen. War scheiße. Ich fand das Match wirklich ansprechend. Nee, ich fand das Match und da haben scheiße. Sie halt die ganze Zeit Karma gechantet. Ja, ich fand und das damit Match scheiße. Ist genau das eingetreten, was wir gesagt haben. Sie disgracen Layla und Beth Phoenix, die ja im Ring geworkt haben und ihr Bestes gegeben haben, sagen wir mal, und durch diese Karma-Chance wurden sie ja. Ne. Ich fand das Match scheiße. Ja, aber darum geht's ja jetzt nicht. Ach so, nee, also. Es geht ja um die Karma-Chance. Ja, du hast jetzt Layla eine neue Championess, ja, die auch wirklich eine gute Leistung bringt und die wird jetzt halt beleidigt durch diese Karma-Chance. Und damit ist das eingetreten, was wir hier gesagt haben. Es tritt sowieso alles ein, was ich sage. Ich sage nur Big Show. Es tritt alles ein. So sieht es tritt alles aus. Ein, ja. Nee, also das stimmt natürlich. Die Geschichte mit Karma, da haben sie sich selber ein Eigentor gebaut. Also das, aber das war ja jedem klar. Das war jetzt nicht überraschend, dass das jetzt. Also Dennis hat es, glaube ich, auch. Nee, warte mal, der Nico. Nee, wie heißt er denn? Der Andi hat es irgendwie die Woche auch mal gesagt. Das ist total unlogisch, dass jemand nur dafür, dass er ein Comeback feiert. Andi Würfel meinst du? Genau, Andi da ist. Ja, Mensch, du verwirrst mich hier die ganze Andi Zeit. Andi Würfel jetzt, ne? Es ist ein reiner Andi Würfel jetzt. Ich komme überhaupt nicht mehr zu meinem Punkt, den ich eigentlich ganz am Anfang schon machen wollte. Du kommst gar nicht mehr zu Wort. Wollte. Ich habe jetzt meine Spieß umgedreht. Nee, das Wort fehlt mir ja gar nicht. Das Wort fehlt dir. Ich Würfel kann mich ja einfach Wort. Runterziehen Würfel. Und dann ist nämlich Schluss. Nein, aber ich wollte ganz zu Beginn noch auf was ganz anderes hinaus. Aber jetzt mache ich das kurz hier rund. Also ja. Der Andi hat es ja auch gesagt, dass es eigentlich fast schon ein bisschen Quatsch ist, dass Layla zurückkommt und einfach so ein Titelmatch bekommt. Das wäre ja eigentlich bei Karma genauso gewesen, ja. Also von daher, okay. Aber trotzdem kann ich schon verstehen, dass es bei Layla einfach nicht so cool rüberkommt, wenn die einfach so den Titel gewinnt. Weißt du, so. Was ich mir die ganze Zeit vorstelle, wenn ich Layla sehe? Warte ganz kurz. Und ja. Jetzt hast du das Match gegen Beth Phoenix oder bringst das Match zwischen Layla und Beth Phoenix, was ja eigentlich relativ gut sein müsste von den beiden. Die Fehde war aber auch nicht aufgebaut, hat also wieder nicht so interessiert einen eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt wundert man sich so mehr oder weniger, dass die Leute gelangweilt in der Halle sitzen und nach Karma chanten. Das ist letztendlich, ja, ich kann dir auch sagen, warum, weil Beth Phoenix keine Nippel hatte. Jetzt kommen wir doch schon zum Nippelthema, ja, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Heute keine Nippel gehabt. Nein, gibt's übrigens auch wieder eine News. Angeblich muss Beth Phoenix jetzt zwei BHs drunter tragen, weil sich irgendjemand da von USA Network, oder wie die Penner heißen, darüber beschwert hätte. Du verarschst mich. Ja, also weiß ich nicht. Das ist das, was ich gehört habe. Das ist nicht dein Ernst. Das könnte ich mir schon vorstellen bei denen da. Das ist nicht dein Ernst. Das war die Aussage. Nee. Beth Phoenix muss sich jetzt da besonders schützen, weil halt eben immer die Nippel da abstehen. Das gibt's ja gar nicht. Aber ist das jetzt für dich tatsächlich eine Überraschung, dass sich da jemand darüber echauffiert? Also... Ich glaube mal. In den USA ist das keine Überraschung, nee. Aber ich will die Nippel. Du willst die Nippel. Und warum hat sie jetzt eine Hose an? Du kannst dir die alten Kämpfe angucken. Warum hat sie denn jetzt eine Hose an? Chris, jetzt das ist ja aber. PG Sucks. Red weiter. Nee, also das sei so der Grund dafür. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Müssen wir mal abwarten beim nächsten Outfit, ob es dann auch so ist. Aber dann vorstellen also könnte ich es mir schon. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Willst du kurz jetzt noch was zu der 3-Stunden-Raw-Geschichte sagen oder bist du da fertig? Ricky, was soll ich dazu sagen? Was erwartest du denn da? Also, was erwarte ich da? Ich erwarte eine 3-Stunden-Raw-Ausgabe mit Füllmaterial. Weiß ich nicht, vielleicht sehen wir dann 3 Matches von John Cena. Wir haben jetzt bei Raw 2 Matches gesehen, den Open da und das Main Event. Vielleicht sehen wir ja 3 Matches, ja? Es kann ja alles sein. Aber sie müssen jetzt die Leute aufbauen. Junge Leute, Tyler Black und Co., wie sie alle heißen, Dean Ambrose. Jetzt habe ich ja gelesen, Revolution gedönst, diese ja. Virale Kampagne jetzt von WWE, das soll Matt Morgan sein. Sag mal, habt man euch ins Gehirn gekackt? Ja, das hat mich auch schon ganz schön, also fast schon hast erschüttert. Hast du das auch gelesen? Ja, das ist, ich hoffe echt, also wenn das tatsächlich, also nee, du brauchst ich jetzt kann's mir aber, Chris, ich kann es mir aber fast nicht vorstellen, weil Matt Morgan, das ist noch nicht lange her, da war er eben noch bei TNA, ich glaube vor 2 Wochen und ich glaube nicht, dass sie ihn 2 Wochen später schon hier, oder praktisch dann 3 Wochen später bei der WWE. Soll ja wohl im aktuellen Trailer oder Clip, der jetzt gelöscht wurde, auf YouTube und auf WWE.com zu sehen sein. Ja, das habe ich alles gesehen, weil es ihn nicht mehr gibt. Ich habe diesen Screenshot halt gesehen, ja. Aber, ja, also ich will es vielleicht auch nicht wahrhaben, aber irgendwie kann ich es mir fast nicht vorstellen. Sah er denn so aus, wie er aussah? Also, was ich gesehen habe, könnte man schon so sagen. Ich muss mal gucken, wo ich das Bild nochmal größer sehe. Ich habe es nur auf dem Handy gesehen. Kotze völlig. Aber es ist sehr dunkel so oben. Also, es wird schon eher sein, sonst würden sie es nicht posten. Also, ich meine, auf dem Screenshot, aber das heißt ja erstmal nichts. Weißt du, der war ja eben früher bei der WWE und vielleicht war das jetzt irgendwie so ein Bild, was sie dachten, komm, diesen Frame, den hauen wir hier mit rein. Keine Ahnung. A revolution is coming, Matt Morgan? Aber würde nicht Matt Morgan, ist doch der Typ, absolut, hundertprozentig der ja, Typ, auf den Vince McMahon... Ja, auf den wichst ich bin's richtig ja. einen ab, das glaube ich, aber... Er ist doch absolut so ein Typ. Also, das würde mich jetzt wirklich überhaupt nicht überraschen, wenn es tatsächlich er ist, aber ich würde es natürlich hassen. Ich will, dass Dean Ambrose kommt, verdammte Dean Scheiße. Dean Ambrose, ja, na klar. Aber gut, jetzt pass auf, jetzt wollte ich noch zu einer anderen Geschichte. Aber ich... Ja, nee, okay. Du hast nämlich vorhin, hast du irgendwie ja noch, ich weiß nicht, ich wollte noch was zur Knee Brace von Layla sagen. Ach so, da habe ich dich unterbrochen bei Over the Limit. Sag ich aber wir haben jetzt mehr. Ein bisschen viele Themenfelder, glaube ich, auf einmal offen. Wir sprudeln völlig über. Also völlig durcheinander, aber dann machen wir kurz, du hast schon absolut recht, machen wir Over the Limit fertig. Dann können wir nämlich bei Over the Limit auch unsere MVPs schon abhaken. Und Bitte, wie? Ja. Hallo? Das war eine geheime Botschaft hier. Senden wir jetzt auch auf Arabisch? Nee, gehackt sind wir. Nee, mach mal, was ist mit ihrer Knie-Dingsbums da? Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie Stone Cold mit so welchen Strassstein-Knee-Braces aussehen würde. Ja, habe ich mir übrigens auch Gedanken zugemacht, beziehungsweise auch was gehört. Eigentlich ist es doch total bescheuert, wenn man das noch so hervorhebt, dass man da angreifbar ist. Also Event. Oder? Willst du schon? Ja. Muss sie die tragen oder wahrscheinlich schon, oder? Die muss sie wohl tragen. Ich glaube, gerade eine Frau wird da wohl schon ein Problem mit haben, wenn man Knee-Braces tragen muss. Also es macht eine Frau ja nur nicht sexier. Ja? Das stimmt. Und ich glaube, sie muss sie tragen, sonst würde sie es nicht machen. So. Und bei den Top 100 hier hottesten Schnitzeln. Ist sie jetzt auf, was war das, 87? 94? 90 doch. Irgendwie sowas, aber... Also auf den 90 und die Kelly ist auf 53 oder so, nee, das war was mit 30, 36 oder 38. Ja, ist ja interessant, du. Ja, ist interessant. Nee, absolut. Over the Limit waren wir. Over the Limit, ganz genau. Jetzt hier, was willst du dazu sagen? Also ich sag, bevor du loslegst, bei mir geht's schnell. Also ich fand cool CM Punk gegen ja, das war mehr als cool. Daniel Bryan, ja, Moment mal, halt mal die Katze hier im Sack oder wie man dazu sagt. Das war ja, schon, ja, das geht schon noch besser. Ja, also das war schon ein ziemlich cooles Match, aber es geht noch ein Ticken besser bei den beiden, glaube ich. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht irgendwie diese Geschichte mit du tappst nicht, ich tapp nicht zu irgendeinem scheiß Submission Match oder so. Bei No Way Out. Was war das bei No Way Out? Da gibt's ein Steel Cage Match. Ist das bestätigt? Oder sind das nur Vermutungen? Nee, ich meine jetzt generell. Das ist ja auch ein Gimmick Pay-Per-View. Ja, das weiß ich ja eben noch nicht. Ist das tatsächlich so? Oder, das ist also, tatsächlich so. Hat dass die WWE da, das gesagt, dass es da zwei Steel Cage Matches gibt? Nee, es gibt da mehrere Match-Varianten. Und zwar, dass du aneinander gebunden bist. Oh. Und halt so Matches, wo du halt nicht abhauen kannst. Sowas. Hat das die WWE so gesagt, ja? Das hat die WWE nicht so gesagt, das habe ich auch gelesen. Ach so, weil ich das ist genau der Punkt, da bin ich noch so ein bisschen. Die Stipulation für ja. Cena Big Show wird auch noch bekannt geben. Das wird, denke ich mal, sowas. Sagen wir mal, ja, es würde ja eigentlich mehr Sinn machen. Match oder was weiß ich. Es würde ja jetzt einfach viel mehr Sinn machen, wenn du nochmal Cena gegen Laurinaitis buchst und dann einen Käfig drumherum stellst. Denn der würde ja dann zum ersten Mal auch wieder Sinn machen. Denn ja, es soll ja niemand eingreifen, aber. Mal schauen, vielleicht machen sie es dann irgendwie mit Big Show, aber mit Laurinaitis würde es ja eigentlich mehr Sinn machen, als so einen Käfig drum zu stellen. Aber gut, für die Logik ist die WWE nicht bekannt. Also wie gesagt, CM Punk, Daniel Bryan war für mich schon das Match des Abends, absolut. Ich bin aber der Meinung, da geht noch mehr bei den beiden. Also es war schon ziemlich cool. Da gebe ich dir recht, ja, es war ein 4,5 Sterne Match. Aber es geht noch mehr. Also pass auf, jetzt muss ich hier nebenbei mal gucken, was dann sonst noch war, weil das einzige Match, was mir jetzt noch einfällt, was ich auch ziemlich gut fand, war natürlich das Fatal 4-Way Match. Das war ein richtig gutes Match. Also war ich wirklich sehr begeistert von den Vieren. Also da kann man nichts sagen. Und somit hat der Pay-Per-View schon mal das alles gehalten, was ich mir erwartet habe. Also das klingt. Ich meine, man muss ja sagen, hast du die Pre-Show gesehen? Nee, du? Nee. Also die hat mich das letzte Mal so sehr genervt. Ganz im Ernst, also da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich weiß, was sollte man als Wrestling-Podcaster nicht sagen. Und du hast ja auch erwähnt jetzt beim Roundtable, dass ich gesagt habe, dass die WWE mich verliert. Aber du habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, ich hatte schon Bock drauf beim ersten Mal und habe mir gedacht, na, vielleicht lassen sie sich irgendwie was Neues einfallen, was das Ganze so ein bisschen interessant macht und abhebt von den eigentlichen ich will dir was verkaufen Shows, die sonst da laufen, aber ist ja eben einfach nur Scheiße. Also jedenfalls für mich, keine Ahnung, vielleicht finden es andere gut. Ganz kurz noch hier zu dem Fatal 4-Way Match. Fand ich insgesamt, wie gesagt, richtig geil, aber ich glaube übrigens bei so bei der einen Aktion als, wer wird denn da gepinnt? Pinnt da Chris Jericho nicht Sheamus, wo Alberto Del Rio Chris Jericho wirklich aufs Gesicht springt? Ja. Das springt den doch richtig aufs Gesicht, oder? Oder habe ich das? Das war so ein Stomp richtig mit beiden Füßen, ne? Ist das schon also, übel, aber er hat ihn nicht getroffen, muss man dazu sagen. Ist aber so richtig übel. Also ich dachte nämlich, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Es sah schon so aus, als ob er ihn getroffen hat, aber offensichtlich dann doch nicht. War meine Version zu verpixelt, die ich geguckt habe. Ja, ist auch immer so ein Scheiß da. Gut, also das war es dann eigentlich fast schon mit dem Positiven, weil für mich. Ah, nein, stimmt doch gar nicht. Das Tag Team Championship Match fand ich auch noch stark. Das fand ich auch gut, ja. Also, was sagst du dazu, dass mein Pay-Per-View völlig im Carnage gestartet ist mit diesem Over-the-Top-Rope-Battle? Ob die jetzt gut oder schlecht war, sei dahingestellt, aber dass es mal ganz anders anfing, war doch mal erfrischend, das oder? Das hat mich eigentlich überhaupt nicht gejuckt. Also, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, Mensch, da hat man ja was vergessen oder so. Und es war auch nicht so, dass ich dachte, das ist jetzt super innovativ. Also mir war es eigentlich relativ latte. Also mich nervt dieses Feuerwerk sowieso da immer schon so ein bisschen. Es geht mir mal tierisch auf den Sack. Aber ja, mein Gott. Besser als wie wenn John Laurinaitis erstmal rauskommt und irgendwie eine Viertelstunde eine Promo hält, von der ich danach wieder nichts mehr weiß. Weil die so öde war. Ja. So, also hier Tag Team Championship Match. Hast du gesagt, fandst du auch gut? Fand ich auch gut, ja. Ja, fand ich absolut wirklich super. Dolph Ziggler sowieso mit dem, also diesen Typen, ich kann's, aber gut, das habe ich auch schon oft genug gesagt. Leyla gegen Beth Phoenix, jetzt gehen wir es einfach mal so chronologisch durch. Leyla gegen Beth Phoenix haben wir beide unterschiedliche Meinungen. Haben wir beide besprochen, ja. Ja, Fatal 4-Way Match haben wir drinne. Brutus Clay gegen The Miz, ja, es war einfach wieder, es war nicht so schlimm wie das Match, was er bei Raw hatte. Clay hat auch einen neuen Move gezeigt. Ja. Das sollte man ihm hoch anrechnen. Aber es ist so schlecht, was da von den von beiden eigentlich kommt. Und ich muss übrigens hier auch an der Stelle nochmal sagen, rein aus Lächerlichkeitsgründen, The Miz spielt also The Marine 3, ja? Ist richtig? Ja. Okay, alles klar. Wollte ich nur nochmal anführen. Denkt mal drüber nach. Christian gegen Cody Rhodes, wie fandst du das? Ich möchte auch noch mal kurz was zu The Miz sagen. Ich bin der Meinung, er ist nur noch unter Vertrag, weil sie ihn irgendwie in 25 Jahren als Kommentator einsetzen wollen. als Ersatz von The King. Glaubst du? Kann ich mir gut vorstellen. Ich finde den Typen am Mikrofon unglaublich geil. Was sagst du zu seiner Tanzanlage? Vielleicht, nee, tut mir leid, Ricky, der Hirsemann ist, glaube ich, der richtige Mann, den man dafür zum Rat holen sollte. Denn wir haben heute erfahren, der Hirsemann, er ist ein Tanzgenie, ne? Er ist ein reiner Tänzer. Er ist ein reiner Tänzer. Er ist ein Tänzer, er kann alles von Foxtrott bis hin zu Samba und, ja, glaube ich, auch ein bisschen Trottwar. Ja, kann er jede Tanzart, die es so gibt. Und ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass er da uns definitiv in Schatten stellt, obwohl ich ja mal also ich habe ja tatsächlich mal einen Tanzwettbewerb gewonnen, muss man an der Stelle mal sagen. Ich war jetzt? Ja, natürlich, war früher im Tanzen war ich gut. Was hast du getanzt? Aus der Reihe. Also von daher, da war ich immer richtig erfolgreich und ja, vielleicht. Über so welche, die ignoriere ich einfach, weißt du? Was genau jetzt? Da habe ich schon so eine Firewall installiert. Ich weiß nicht, so welche was du Jokes, meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Christian gegen Cody Rhodes, wie fandest du das Match? Fand ich gut. Da hat man auch wieder gesehen, dass Cody Rhodes wohl gar nicht so kaputt sein kann. Ich fand's, würde ich mal sagen, überdurchschnittliches Raw-Match. So würde ich es bezeichnen. Ja, also ich fand auch, dass das Acting von Cody Rhodes, gerade am Ende, ja, dass er gesagt hat, diese ganzen Spasernacken da im Locker-Room, die können mich mal, ich bin eh besser als die. Das fand ich alles ganz schön, so das Storytelling von Cody Rhodes. Da schwebte, glaube ich, auch schon so ein bisschen mit, dass er sich gedacht hat, oh ja, heute mache ich nochmal richtig schön volle Pulle. Ich habe ja eh dann Urlaub. Ab geht's, auf geht's. 3 Tage wach sozusagen. Ganz, 3 Sterne? 3 Sterne? Würdest du 3 Sterne geben für das Match? Ich bewerte nicht. Doch, jetzt nur schon. Nur bei Twitter. Ne, was denkst du so? Ich tue mich da wirklich schwer mit dem Match, weil eigentlich. Tue mich da schwer, ich gebe 2,5 Sterne. Das ist so ein Match, da glaube ich nämlich, dass die wirklich so ein 4-Sterne-Match aus sich rausholen könnten, die beiden. Also das würde ich. Absolut, ja. Ich gerne, Christian ist ein Weltklasse. Oh! Chris! Was denn? Mensch, das ist ein Punkt, den ich mir notiert habe. Der gute Christian ist ja einfach mal so geturnt, oder? Ohne. Der ist jetzt face geturnt, das ist richtig, ja. Battle Royale. Ist das eigentlich? Da hatte man noch das Heel. Sag mal, ist das eigentlich so schwierig, einfach jemanden von hier zum Face zu turnen? Mit ein bisschen irgendwie eine kleine Story dahinter? Vielleicht irgendwie so ein Screwjob gegenüber John Laurinaitis oder? Ja, die Story ist dahinter, dass er jetzt gecomebackt ist und, Ja, aber ist es denn wirklich. Ich hatte ja in der Battle Royale noch den Verdacht, dass er Heel ist. Da habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht, dass er Face turnen könnte, aber also da war also jetzt gerade auch bei Raw. Als er gegen The Miz und David Otunga im Ring stand, hast du das Gefühl gehabt, der ist ein Heel? Nein, da hatte ich natürlich nicht das. Ja, warum? So, sie haben sich gegen ihn verbündet. Und ja, er guckt wie so ein angepisstes Rehkitz. Ja, Ricky, weißt du. Nee, ist doch so. Der steht im Ring und guckt so, jetzt sind die zwei Menschen, wie schaffe ich das denn nur? Das so agiert ja kein Heel. Also, das wusste ich. So agiert eigentlich nur John Cena. Stimmt, aber dann macht er alle. Achso, da ist die Parallele. Nein, aber da wusste ich in dem Moment. Da konnte man schon erahnen, dass er Face ist, aber dann im Singles-Match und jetzt bei Raw. Aber der Punkt ist doch, mein Gott, die schaffen es nicht, 2 Stunden Sendung vollzubekommen. Sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nur, das war dein Kritikpunkt. 2 Stunden müssen sie füllen mit irgendeinem Dreck vom letzten Mal. Ja. Verdammt nochmal, das liegt doch auf der Hand, dass ich doch diesen Typen dann irgendwie einbinde und vielleicht turne. In irgendeiner Art und Weise wird das doch möglich sein. Man kann, das wird mittlerweile wenn zu Mode, dass ständig Leute einfach mal, die sind jetzt sind die Face oder jetzt sind die Heel. Ohne Erklärung, ohne gar nichts, ohne Story, ohne überhaupt nichts. Eben. So, deswegen. Und wenn er einer von denen ist, die dann Sheamus und Cena am Ende helfen oder wenn man das vorher kurz Backstage irgendwie anspricht, so, dass ihm das und das ankotzt und ich verstehe es nicht, warum es auf einmal ohne Erklärung so ist. So, und deswegen musst du das Match eigentlich mit 0 Sternen bewerten. So, weil nee, aber ich möchte jetzt nochmal sagen, dass ich Christian für einen unfassbar Weltklasse-Wrestler halte. Jetzt sag ich dir, was ich gemacht hätte. Ich hätte alles so gelassen. Es war nämlich alles perfekt. Ich hätte das Match, ich hätte Christian gebracht, ich hätte Santino Marella gebracht und dann hätte ich Cody Rhodes gebracht, der ja auch mit Santino Marella so ein bisschen verstrickt ist. Und der hätte sich dann von mir aus da hingesetzt und hätte seine Späße über Santino Marella gemacht, ja? Und ich hätte sogar Christian dann verlieren lassen, das Match. Okay. Ja, gegen Santino Marella. Und dann hätte man heute bei Raw oder von mir sogar noch beim Pay-Per-View die Geschichte bringen können, dass sich Cody Rhodes auch über Christian lustig macht und dass er gegen Santino Marella, gegen so eine Witzfigur verliert. Und schwuppdiwupp hättest du sowas wie einen Turn hinbekommen. Ja, das wäre jetzt die billigste Variante, einfach nur so aus unserem Gespräch habe ich mir das jetzt überlegt. So, einfach mal so in den letzten 1 Minute 10. Die anderen Wichser wussten ja mit Sicherheit, dass Christian zurückkommt und hätten sich viel mehr den Kopf machen können, wie sie den turnen können und einen Titel geben können oder von mir ist auch keinen Titel geben können. Aber immer dieses, das ist genau das, was dieser Typ da gesagt hat, Backstage, dass die Sendungen oder Shows fertig schreiben, währenddem die Sendung noch läuft. Und dann passiert zum Beispiel sowas wie vor 2 Wochen, dass komplett die erste Stunde nicht einmal Brock Lesnar erwähnt wird. Der wichtigste Mann in der Company eigentlich zu dem Zeitpunkt sein müsste. Um den es am meisten Kontroverse gibt. Das passiert dann dadurch. Dann gibt's sowas. Und dann stehen beide da, das Christian ist wieder Face. Klar, ich weiß, die normalen Menschen machen sich darüber keinen Kopf. Nein, das, ja. Die sind dumm gehalten worden, schon immer. Das ging los letzten Sommer mit der CM Punk-Scheiße, als der auf einmal gegen Triple H verliert. Mitten in seinem größten Push verliert er gegen Triple H. Kriegt nie. Da kann ich mir aber noch vorstellen, dass es so eine. Das ist nur der Anfang. Kriegt nie seinen Sieg. Damals sagen alle zu mir, ja, Ricky, aber weißt du, pass mal auf, das ist ja, das ist Triple H. Und dann, die beiden haben ja dann auch die Fehde zusammenbekommen gegen R-Truth und The Miz. Sie sollten die ein bisschen overbringen für die Survivor Series. So, soll man sich nicht drüber aufregen. Dann ging es weiter. Dieses ganze Jahr, letztes Jahr, wurde immer schlimmer. Wurde wirklich immer absurder. Das gipfelte für mich dahin, dass John Cena und The Rock zusammen teamen gegen 2 absoluten Vollidioten. So, das war der Main Event der Survivor Series. Da ging es dann bei manchen dann auch los, dass sie mal gesagt haben, ja, das ist schon komisch. Ja, so. Mittlerweile haben wir Comedy Matches zwischen John Laurinaitis und John Cena im Main Event. Ja, das. Aber dieses Verteidigen von einem Scheißprodukt und immer dieses, ja, aber das spielt sich, das kommt, oder kommt noch was, da kommt nichts mehr, ihr Affen, da kommt überhaupt nichts mehr. Brock Lesnar verliert gegen John Cena, da erzählen mir Leute, ja, aber warte mal ab, der kriegt seinen Sieg wieder, der kommt, nein, da kommt nichts mehr, der Schwachsinn ist passiert. Es ist alles, das war schon die ganze Zeit so. Man kann fast sagen, das Kind ist im Brunnen gefallen. Seit Monaten machen die das so. Es ist doch noch nie so gewesen, dass was scheiße war und dann 3 Wochen später hast du gesagt, ha, Mensch, das haben sie aber gut gemacht jetzt. Das siehst du, da habe ich doch gewusst. Nee, das passiert nicht. Was jetzt scheiße ist, bleibt jetzt scheiße. Und diesen Schwachsinn mit John Cena und ich habe eigentlich gar keinen Bock, mich mehr darüber aufzuregen, aber es kotzt mich einfach an. Das ist das, was mich noch viel mehr ankotzt, dieses Produkt selber. Dass Leute das mir immer dann klar machen wollen, ich soll doch mal abwarten. Man soll eine Storyline nicht beurteilen, bevor sie nicht beendet ist. Es passiert nichts mehr. Brock Lesnar wird nicht irgendwie nochmal auf John Cena jetzt in den nächsten Monaten treffen und seinen Sieg zurückkriegen. Aber jetzt pass mal, wo du gerade das Produkt verurteilen sagst oder Storyline. Jetzt habe ich mir mit einem Kumpel in einem Gespräch habe ich mir gedacht, man sollte das Produkt nach den Wrestlern ausrichten. Die aktuelle WWE wäre perfekt mit Wrestlern wie Macho Man Randy Savage in den 80ern, Anfang der 90er. Aber jetzt hast du Leute wie Punk, Bryan, wahrscheinlich bald Tyler Black und Dean Ambrose. Das sind doch Typen, das sind kernige Typen, das sind Fighter. Und das passt doch mit PG einfach nicht. Ach, dieses PG, man muss das Produkt Chris, nach den Wrestlern aus. Ich habe ja schon immer gesagt, das PG ist für mich nicht das Problem. Es ist für mich wirklich nicht das Problem, dass PG. Natürlich, wir hatten das Thema schon mal. Wir hatten das Thema schon mal, dass ich nicht davon rede, dass man jetzt unbedingt PG einführen sollte, weil ich entweder Fotze, Pimmel und Arschficken in den Shows haben will. Das möchte ich überhaupt nicht. Ist mir scheißegal und ich will auch kein Blut sehen. Das ist mir auch völlig Schwanz. Ich möchte aber erwachsene Storylines sehen. Ich möchte sehen, ja, wenn sich 2 Arschgesichter gegenüberstehen, wie bei WrestleMania, die letzte Raw-Ausgabe, wo The Rock und Cena sich gegenüber fucking stehen. Ja, du, wir regeln das dann am Sonntag, ne, Mäuschen. Das geht nicht, für mich das nicht. Und das hat für mich meiner Meinung nach was mit PG zu tun. Dieses Publikum wollen die überhaupt nicht erreichen. Ist dir aufgefallen? Ja, gut, pass mal auf, dann habe ich mir nämlich gedacht, es ist mir in den letzten Wochen immer so gewesen, dass ich im Main Event weg war. So, da hatte ich jetzt keinen pass Bock mehr. Auf, jetzt reicht's. Da hatte ich keinen Bock mehr, als es zum Main Event ging, jetzt. Weil da immer derselbe Quark, dasselbe Multi-Tag-Team Scheiße war, dieselbe Cena-Fresse. Jetzt ist Schluss. So, und so ist doch aber auch bei den Ratings. Ist dir das mal nicht aufgefallen, als du die Ratings mal gelesen hast? Die postest du doch mal schön auf Twitter. Das labern alle jetzt schon seit Monaten. Hat auf Personality/Twitter oder was weiß ich. Twitter. Und da schalten doch die Leute auch ab, wie du siehst. Das die zweite Stunde hat immer weniger Ratings. Ja, ja, das labern alle und das kann ich nicht mehr hören. Interessiert sowieso keine Sache, wird sich nicht ändern. Wir machen Folgendes, Chris. Bist du bereit für ein Experiment? Muss ich dabei mich ausziehen? Nein, du musst... Dann bin ich dabei. Also pass auf, wir machen Folgendes. Du guckst... Aber habe ich da jetzt Quark geredet? Sag mal bitte. Nein, ich sag nicht, dass du Quark redest. Das ist aber das, was alle labern letzten Endes und das weiß jeder. Das kann doch aber nicht sein, dass ich in einem fucking gefakten Kampfsport beim Main Event keinen Bock mehr hab. Ja, sag mal, wo gibt's denn sowas? Ich reg mich auf, ich bin schon wieder hier... Was willst du jetzt schon wieder hören? Aber das ist das, wie gesagt, was jeder feststellt und was jetzt nicht wahnsinnig verblüffend ist. Viel interessanter war, dass vor zwei Wochen zum ersten Mal in der Geschichte der WWE, und das gab's wie gesagt noch nie, die Overtime oder der Overrun praktisch von Raw, dass da die Ratings gefallen sind. Das gab's noch nie. Das ist noch nie passiert, dass praktisch vom letzten Segment hin zum Overrun die Ratings gefallen sind. Das ist was, da würde ich mir Gedanken machen. Aber das ist alles, wie gesagt, das könnt ihr auch in anderen Podcasts hören, das ist alles Schwachsinn. Wir machen jetzt, was ist nicht Schwachsinn, aber was soll man sich darüber das jetzt unterhalten? Das haben das wir Experiment. Alles. Experiment. Jetzt pass auf, jetzt kommen wir, pass auf. Wir machen Folgendes. Einer von uns beiden guckt nächste Woche kein einziges WWE-Produkt, sondern TNA und Ring of Honor. Okay. Das ist der Deal. Der andere guckt ganz normal WWE und ich oder du gucken Impact am Donnerstag und ich weiß nicht, Ring of Honor kommt glaube ich immer am Freitag raus, müssen wir mal auf der Seite gucken. Guck Ring of Honor und dann erzählt man sich gegenseitig so seine Erlebnisse. Beziehungsweise, man hat ja einen schönen Vergleich. Egal, wer das von uns beiden dann macht. Willst du das machen? Guckst du? Ich möchte WWE machen. Ach, Mann. Dann mache ich... Ja, ich bin doch jetzt hier kein ROH-Spezialist. Du, glaube ich, auch nicht. Also, oder? Da geht es überhaupt nicht darum, ob Spezialist oder nicht. Genau, das ist ja viel viel interessanter dann. Wenn du da noch niemanden kennst, dann kannst du sagen... ob Nein, noch niemanden. Also, ich schon. Ich habe die Pay-Per-Views immer geguckt. Also, dann mach das. Du guckst Ring of Honor und Impact. Donnerstag Impact und Freitag Ring of Honor. Deal. So, da hast du schon das Problem nächste Woche nicht mit, dass du die Raw-Ausgabe noch gucken musst. So, und dann sprechen wir uns wieder. Das ist die alte, weißt du, dass du die Raw-Ausgabe noch gucken musst? Na, wegen der Zeit, weil du doch dann... Das sind noch nicht 3 Stunden. Ja, ich weiß, aber dann kannst du dich noch in Sonne legen, ist doch scheißegal. Aber dann, weißt du, was ich jetzt damit machen will? Das ist die Alternative, die wir haben. Also ich starte das jetzt ab diesem Freitag, ne? Ja, ja, wir machen das jetzt aber nur, du kannst das für mich immer machen, aber geplant ist es jetzt nur für die nächste Ausgabe. Aber das ist letzten Endes die Alternative, die man ja hat. Man ist ja nicht so, dass man gefangen ist in der WWE. Ich behaupte, die WWE will gar nicht für solche Leute senden, wie wir es halt sind. Denn alles, was wir jetzt hier angebracht haben, mir fiel da sofort dieses Segment ein, als sich John Cena über John Laurinaitis lustig gemacht hat, bei der Go-Home-Show vor Over the Limit, ja? Ja. Das Publikum ist ausgerastet in der Halle. Die waren völlig drin in der ganzen Geschichte. Die fanden das lustig, was John Cena da gemacht hat, gehabt. Ja, okay, dann machen wir das. Also gehst du davon aus, dass ich weiß, was bei Raw passiert, ohne es gesehen zu haben? Ist scheißegal, du wirst nichts verpassen. Kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und wenn, dann erzähl ich's dir. Aber wir werden schon Gesprächsthemen finden, denn bis jetzt, wir haben jetzt dann gleich 50 Minuten gesendet und haben eigentlich noch überhaupt nichts abgehandelt von dem, was wir so abhandeln sollten. Ja, okay, dann machen wir das. Ich gucke keinen Superstars NXT, nix, wobei ich ein großer NXT-Fan bin. Und dann auch noch jetzt das neue NXT. Ich lass dir, aber mach das Experiment. Ganz ehrlich, es wird nichts passieren. Überleg mal, du hättest jetzt heute nicht Raw geguckt. Ja, es ist ja nicht so, als würde ich es dann nicht danach gucken. So, weißt du? So sieht's aus. Also du kannst mir das auch alles gucken, klar. Aber schau dir Impact an und schau dir Ring of Honor an. Und dann. Ja, was ist denn jetzt? Wer hat denn jetzt welche Rolle? Wie, wer hat welche Rolle? Na, gucke ich jetzt eine ROH und in Impact. Das ist deine Ich gucke WWE nicht. Du guckst nicht die WWE und du guckst das. Chris, das müssen wir jetzt aber mal hier. Das müssen wir jetzt klären. Also ich gucke Impact und ROH. Das so sieht's aus. Kriegst du das? So, okay, Punkt. Logistisch schaffst du? Das schaffe ich ja. Okay, alles klar. Dann haben wir das durch. Aber wir waren noch nicht fertig mit hier dem Super Pay-per-View Over the Limit. Also Christian, der hat mich zu diesem. Aber da steckt noch viel mehr in mir drin. Ich höre nur damit auf, weil es zeitlich. Ja. CM Punk gegen Daniel Bryan haben wir beide gesagt, sind wir zufrieden gewesen. Aber geht noch ein bisschen mehr. Ich war mehr als zufrieden, aber da geht, denke ich mal, echt noch mehr. Fandst du, dass die zu wenig Zeit bekommen haben, obwohl sie ja irgendwie fast 25 Minuten da gecatcht haben? Nee, das glaube ich nicht, dass sie zu wenig Zeit bekommen haben. Also Ich fand auch, Matchlänge, aber habe ich gehört, dass manche gesagt haben, die hättest du ruhig eine Dreiviertelstunde da hinstellen können. Ich fand, war perfekt alles. Also zum Quatsch, ne, ja. Also ich muss aber dann auch sagen, dass Daniel Bryan so zugelegt hat an Heel-Charisma. Der Junge ist wirklich der beste Heel der WWE. Ja, da kann ich leider nur, oder was heißt leider nur, da kann ich nur einen Strich drunter machen. Das ist ja absolut richtig. Rayback gegen Hunico, gegen Camacho, ja. Ja, pass mal auf. Jetzt sage ich mal was, ich bin Camacho-Fan. Stimmt, das haben wir ja gesehen. Du hast irgendwann mal Camacho zum MVP der Woche vorgeschlagen. Der Typ hat irgendwie eine Ausstrahlung, oder bilde ich mir das ein? Bildest du dir ein? Ich finde, der hat was. Ich bin nicht so der allergrößte Fan von Camacho. Ich, ja, du hast ihn ja auch erst einmal gesehen, so vorher. Naja, aber er hat auf mich halt eben da nicht gewirkt. Anders ist es da bei Hunico. Den finde ich super. Ich hoffe übrigens, Nico, dass super. Sie jetzt dann irgendwie mit Sin Cara und Hunico weitermachen. Irgendwas. Jetzt kommt ja das Comeback von Sin Cara. Ja, habe ich ja in einem anderen Podcast gehört, dass der auf jeden Fall heute schon dabei sein sollte, dann war es doch nicht so. siehst du, merkst du, die Quellen, die ich manchmal nutze, die sind dann doch nicht immer richtig. Und dann kommen wir zum letzten Match. John Cena gegen John Laurinaitis. Für mich der größte Bullshit, den es überhaupt gibt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als die beiden da am mexikanischen Kommentatorenpult saßen und Cena sagte so, ich bin jetzt Cole und du bist Booker T, du hast die ähnlichere Stimme und ich bin Michael Cole und Laurinaitis auch noch five time sagt, da habe ich mich totgelacht, tut mir wirklich leid. Seid ihr alles, du sagen, ich hab mich ja totgelacht. Du, ist alles super, aber es gehört halt nicht in den Main Event bei einer Nein, absolut nicht. Bei der WWE. Und was dazu kommt, John Cena kann nicht viel Hirn im Kopf haben. Ja, also wenn, wir gehen jetzt, wie gesagt, ich spreche jetzt, wenn wir dafür sollen, ja, davon ausgehen, das wäre alles echt. Da kann John Cena nicht viel, viel in der Birne haben, denn er hat ungefähr 120 Mal die Möglichkeit gehabt, hier das Match zu beenden und dafür zu sorgen, dass Laurinaitis gefeuert ist und macht's nicht. Begründet, ja, aber das hat er doch bei Raw erklärt. Ja, genau, dass ihn der Giant ja sowieso angegriffen hätte. Aber, das war die Begründung. Ist, gut. Ich reg mich da nur auf, das hat keinen Sinn. Das ist. Aber wenn du dich aufregst und dabei nicht sagst, dann ja, sind wir in der Zwickmühle. Ja, genau. Aber das ist halt, das ist doch einfach nur bescheuert. Wieso macht man denn sowas? Man kann von mir aus diese Fehde echt bringen, aber ich will nicht John Laurinaitis, John Cena, David Otunga, Eve schon eher. Eve finde ich großartig. Aber warum hat Eve jetzt eine Brille? Lass uns da mal drüber reden. Find's geil. Aber ich möchte diesen Schwachsinn nicht wirklich anderthalb Stunden jeden Montag sehen. Es geht nur noch darum. Alles andere ist völlig untergeordnet. Es geht nur noch um John Lloyd. Und der Typ ist scheiße. Der verhaut alles. Der verhaut jede Line. Der ist öde. Der schafft, dass der eine Viertelstunde redet. Und ich weiß nichts, was er gesagt hat. Es ist einfach scheiße. Und das ist auch nicht lustig, weil es sein Gimmick ist. Es ist langweilig. Ich muss sagen, sein Gesichtsausdruck teilweise bei Over the Limit im Main Event fand ich großartig. Teilweise. Mensch, der steht 20 Minuten im Ring. Da sehe ich auch mal aus wie ein Affe. Also, das ist einfach scheiße. Sowas kotzt mich an. Das macht mich so wütend, wenn ich sowas sehen muss in einem Main Event. Das macht mich so wütend, macht mich das. Und ja, das und jetzt haben wir nächsten Monat bei No Way Out Big Show gegen Cena. Wird das Main Event sein? Ich habe jetzt gelesen, ja. Ja, das wird bestimmt Main Event sein. Und damit übrigens, dann sind wir ja im Monat Juni, dann seit Dezember 2011 kein World Title mehr im Main Event. Großartig! Ja. Super, so macht man das. Midgard Title bringen wir bei YouTube und die Championships, die großen Heavyweight Championships, die werden in der Midcard ausgetragen. Genau. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Gib dem du vertraust, gib denen den Titel. Wenn John Cena dein Mann ist, dann genau, muss John Punk Cena bekommt den Titel als Benefit, aber nicht das Vertrauen. Es ist Schwachsinn. Dann gibt John Cena den Titel. Dann muss er den Titel halt tragen. Wenn du der Meinung bist, er ist derjenige, der die Company trägt, und das tut er ja, dann muss er auch den Titel tragen. Ja, das soll sie ja haben Cena den Titel nicht gegeben, weil sie das Produkt in der Breite stärken wollen. Das passiert aber nicht. Es das passiert genau absolut das Gegenteil. Nicht, das ist das, was das müssen die doch auch merken, sei es drum. Over the Limit war nicht so schlimm, wie ich dachte. Und Strich drunter, was ist dein MVP für diesen Pay-Per-View? Mein MVP, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Schlecht, ne? Machst du mal jetzt. Also, ich hoffe... Ich hau jetzt mal einen raus. Ich hoffe, ja, okay. Weil ich geflasht war am Anfang in dem Battle Royale Match. Jetzt wirst du denken, hat der völlig einen in der Murmel. Ja. Aber da habe ich wieder gesehen, dass A-Rai supergeil ist. Alex Riley, ja, tatsächlich. Das ist der das ist am nicht meisten... ist mein MVP. Das ist der, den... Er ist als Vierter rausgeflogen oder so, aber naja, war unter den letzten fünf oder sechs. Ey, der Typ hat doch was, oder? Ja, aber das ist der Typ, da bist du der Meinung, der hat am meisten seinen Zahltag verdient bei Over the Limit. Ey, der Typ hat die Statur, die man anscheinend bei WWE haben muss. Okay, Daniel Bryan und CM Punk haben sie nicht. Aber er hat die Statur. Er hat wirklich gutes Micwork. Der ist explosiv, der Typ im Ring. Der hat sich zwar die Schläge original von The Rock abgeguckt, aber ist mir noch egal. Und der hat einen coolen Finishing-Move. Ey, der hat doch alles. Was wollt ihr denn mehr? Davon habe ich nichts gesehen am... Nein, er hat da den Finishing-Move nicht ausgepackt. Nee, klar, allgemein aber auch... Generell jetzt A-Ripe. Ja, aber ich der hat doch alles. Wrestling kann ja nicht so richtig. Da muss er schon Wieso noch ein bisschen... denn nicht? Ja, das sieht noch ein bisschen alles sehr hölzern. Ne? Das ist schon noch sehr grün hinter der Ohren. Hölzern? Er ist halt ungestüm. Ja, aber es ist halt schon ein Unterschied, einen Alex Riley beim Wrestling zu gucken und einem... Ich will jetzt nicht CM Punk Daniel Bryan bringen, weil das sind halt wirklich so die ganz großen Nummern. Und einem Alberto Del Rio, wenn du die beiden mal... Ich nehme Daniel Bryan als MVP, aber oh, ich möchte jetzt nochmal kurz... Daniel Bryan, ich nehme mich CM Punk, das sind für mich nämlich die beiden, die für mich absolut dieses Dach abgebrannt haben bei Over the Limit. Hast du gesehen, als sie bei Punk vs. Bryan This is Awesome gechantet haben, hast du mal ins Publikum in die erste Reihe geguckt? Nee. Da waren ein paar jüngere Gäste, ja. Man könnte fast sagen, die Hauptklientel der WWE. Diese zwei Kinder, die in Cena-Sachen da immer da haben? Die zwei Kinder in den Cena-Sachen und links und in der Kurve, sage ich jetzt mal. Nee, was war da? Die haben sich gelangweilt, die haben sich gegenseitig angeguckt. Ach so. Stimmt, die Kids, die haben sogar diesen Kofi Kingston-Move gemacht, weißt du, mit den Händen. Bum, bum, bum. Und da sind wir jetzt bei der Kernsache. Die Fans, die aktuell angesprochen werden von der WWE, sind keine Wrestling-Fans. Juckt die aber nicht, die Halle ist voll. Darum geht es. War die Halle bei Raw voll? Ich habe jetzt keine Zahlen, aber das ist es war niemals sold out, als sie ein bisschen mal in der Arena rumgeschwenkt sind mit der aber Kamera, war da einiges frei. Stell dir mal vor, es wäre wie früher, wo du erst ab 16 rein dürftest, dann hätten sie ein richtiges Problem. Also brauchen sie die Kinder. Früher durftest du ja zu den Shows erst ab 16. Ja, aber jetzt nochmal zu dem Kernthema. Es kann nicht sein, dass man bei einem Punk vs. Bryan ja, einen natürlich, Boss, das, da, Match, da Boss, dass man sich da gegenseitig anguckt und den Kofi Kingston-Move nachmacht. Da es musst kann du, sein. Das muss, das, also da rennst bei mir offene Türen ein, das ist ganz klar. Aber ja, letzten Endes kriegst du halt das, was du, jeder hat die Fans hier verdient. So einfach ist das. Chris, wir haben jetzt eigentlich schon eine Stunde voll. Mhm. Müssen wir fast schon das Tempo anziehen. Revolution haben wir, glaube ich, mit Matt Morgan, Dean Ambrose haben wir drüber geredet, oder? Würde ich fast sagen. Haben wir das ja. gesagt oder haben wir das nur wir zwei miteinander besprochen? Also ja. Das haben wir gerade auch schon besprochen. Ich glaube, das haben wir gerade in der Sendung besprochen. Ich komme da mal durcheinander, wenn wir vorher miteinander kurz kommunizieren. Wir haben nämlich auch noch Fragen. Jetzt ganz kurz hier Monday Night Raw, da müssen wir uns halt uns einfach jetzt hier mal so durchtanken. Gibt's irgendwas, was du beim Monday Night Raw jetzt unbedingt ansprechen willst? Nicht, dass wir das vergessen. Ganz ehrlich? Okay, dann sag ich was. Und zwar... Hast du, was hast du gedacht, als sie die Gegner noch nicht genannt haben für Sheamus und John Cena im Main Event, die drei? Hast du gedacht, da kommt irgendwas? Du wirst es mir nicht glauben, aber ich habe mir die drei gedacht. Ich sag dir, warum sie nicht angekündigt worden sind, die drei. Weil die Leute dann schon ausgeschalten hätten. Warum sie, genau, ja, warum sie das nicht gesagt haben, das weiß ich. Ja. Ich dachte, deine Frage war, ob ich mir mich gefragt habe, wer die drei sein könnte. Das war meine Frage. Die haben es natürlich nicht gesagt, weil Ziggler, weißt du? Aber das ist schon auch wieder so ein Ding, ja? Also das ist mittlerweile der das Main Event. Das ist doch ein Eingeständnis also an die eigene Unfähigkeit. Ziggler war, fand ich, wieder super. Der Ziggler kann nicht schlecht. Stimmt, der kann wirklich nicht schlecht. Also das ist das aber ist ja, unfassbar. Dass sie das nicht announced haben, wer die Gegner von Shamu'us und Cena sind, das ist ein Eingeständnis an die eigene Unfähigkeit. Ja, weil sie es halt nicht mehr drauf haben. Weil sie es nicht drauf haben, einen unfassbar, den besten Wrestler im ganzen Dreckskader mit einem Arsch voll Charisma nicht overbringen. So sieht's aus. Anders kann man es nicht sagen. Zwei Sachen habe ich noch. Erstmal Punk und AJ, die Geschichte. Was sind da deine Gedanken dazu? Dass AJ hässlich ist. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich habe so ein bisschen Bammel. Ich hoffe nicht, dass sie auf die Idee kommen und Punk und AJ irgendwie zusammenbringen. Ja, das wäre ja fürchterlich. Aus, ne, so. Das wäre aber das fürchterlich. Das wird ja dann darin enden, dass AJ zu Brian wieder hinrennt und Punk irgendwie abfuckt und zu Brian rennt, hier, guck mal, ich hab dir geholfen, bla. Das dürfen sie auf keinen Fall machen. Also das wäre wirklich, das, also wenn, oh, ich will es nicht sagen, aber ich wollte fast sagen, wenn es das gibt, dann höre ich auf hier zu senden. Das ist verdammt nochmal der WWE-Titel. Irgendwo reicht's dann mal. Wenn sie jetzt so einen Schwachsinn bringen, also, ich warte vielleicht noch bis nächste Woche ab. Nicht, dass ich mir zu weit aus dem Fenster lehne, aber das wird mich wirklich richtig ankotzen. Das wird dann dahin hinauslaufen. Ja, das, ich hoffe nicht. Und du hast mich angesprochen, hast gesagt, du bist richtig geil auf Jericho gegen Orton. Ja, ist du nicht? Mich, doch, ey, natürlich finde ich beide großartig und für mich halt auch die Fehde, die ich vor CM Punk gegen Jericho gebracht hätte. Weil die beiden ja einfach die Geschichte noch hatten, dass Randy Orton Chris Jericho aus der WWE rausgepantet hat, wa? Genau, ja. Also das, denke ich mal, kann ganz gut werden. Sheamus das wird bei No Way Out kommen. Und Sheamus Alberto Del Rio dann, oder? Das glaube ich auch, ja. Ich habe jetzt gelesen, dass Alberto Del Rio bald aufhören will. Mit Wrestling? Mhm. Vielleicht geht er zu MMA. Der trainiert ja auch MMA. Hat er auch mal MMA früher gemacht. Habe ich dir ja gesagt. Nee, er will komplett... Also ich weiß nur, dass er mit Wrestling aufhören will, weil er sich was Vernünftiges, was Ruhigeres aussuchen will, beruflich. Ah, ja, gut. Das ist doch scheiße. Wie, dass er aufhören will? Ja, na klar, ich finde den großartig. Ja, klar, aber das muss man respektieren, Chris. Das muss man auf jeden Fall respektieren. Nee, also ich finde den auch super, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht sagt, ja, vielleicht hat er irgendwie schauspielerisch irgendwie, weil da habe ich mal gehört, dass da hätte er mal Bock drauf, Schauspieler zu werden. Wer weiß es schon? Wer weiß es schon, ne? Batista ist übrigens immer noch nicht zurückgekommen, oder? Nur noch mal so. Nee, aber ich glaube, er hat eine neue Frisur. Oder war das der Moderator von anderen Podcasts? Das weiß ich nicht. Müsste man selber mal fast mal nachgucken. Also gut, ich würde mal sagen, bei Raw sind wir, das ist doch traurig, oder? Sag doch mal, Ricky. Ja, ne, wie gesagt, wir haben am Anfang alles darüber gesagt, oder? Es dreht sich momentan halt alles um John Laurinaitis, um John Cena und um jetzt von mir aus noch die Big Show. Das ist einfach das ist schlecht, das ist scheiße, das ist langweilig, das ist viel zu viel. Man könnte viel mehr mit den anderen Leuten noch arbeiten, macht man nicht. Und dementsprechend kurz sind dann halt meine Raw-Reviews. Wer ist denn da dann MVP? Ja. MVP bei Raw. Hast du schon einen? Weil ich schwanke, ja. Ich schwanke zwischen was ganz Spektakulärem und zwischen was Klassischem. Ach so, was man vielleicht noch sagen muss, was ich interessant fand. Wie ist es eigentlich mit Kane und CM Punk? Die hatten ein Match und haben sich verprügelt und jetzt plötzlich sind sie dann Buddies, oder? Weil ja CM Punk hier gesagt hat, hier guck mal Daniel Bryan, für dich habe ich hier den Gegner, also er announced praktisch den Gegner für Daniel Bryan. Ja, er hat dann noch im Kommentatorenpult gesagt, er ist jetzt auch Matchmaker und alles. So, hallo, ist Freunde, was ist los? Das ist das, was ich gemeint habe mit, ich hoffe, sie führen die ganze Storyline mit Daniel Bryan und CM Punk nicht auf so ein Level. Nicht auf so ein Level AJ, nicht so auf so ein Level, wie sie es getan haben mit Kane jetzt. Ich hoffe, dass sie davon wegkommen. Matches können sie gute zeigen und die können alles besser, nur nicht so ein Schwachsinn, bitte. Muss man so sagen. Muss man so sagen. Ja, Ricky, du merkst, ich bin sprachlos. Sprachlos ist er. Mein MVP, ich überlege die ganze Zeit. Überleg doch. Hast du ein paar zum Vorschlag? Nee, ich nehme Eve. Und zwar nehme ich Eve nicht wegen der heutigen Leistung, sondern die finde ich insgesamt einfach großartig in ihrem ganzen Heel-Gimmick. Finde ich jetzt nicht. Ich finde die gut und alle anderen haben sich jetzt für mich heute nicht so hervorgetan. Big Show fand ich wieder ganz okay. Du, weißt du was? Ich sag jetzt mal was. Sheamus. Den fand ich im Main Event echt ganz cool, wie er da volles Brett da in die Menge gesprungen ist und so. Der hat mir ja ganz gut gefallen. Und der hat lange gesellt. Bro-Kick-Hooligans. Wirklich, muss man an der Stelle tatsächlich sagen. Also Sheamus, den fand ich auch schon ziemlich, ziemlich gut. Stimmt, das kann man fast sagen. Aber dann komme ich ja mit meiner Eve. Ja, viel mehr war einfach nicht. Leute, können wir nichts dafür. Wir haben es nicht gemacht. SmackDown hast du angeguckt, hoffe ich? SmackDown habe ich mir angeguckt und da würde ich Randy Orton nehmen. Jetzt, warte mal, ich habe mir eigentlich aufgeschrieben, wen ich da nehme. Damien Sandow nehme ich da. Genau, das war's. Damien Sandow nehme ich da. Passend zur letzten Sendung, die wir gemacht haben, Reality-Check zusammen mit Matze. Da ging's ja um die jungen, zukünftigen Talente der WWE. Und Damien Sandow finde ich schon, der ist schon ziemlich gut. Also der kann gut reden. Matches habe ich jetzt noch nicht von ihm. Also habt ihr über Matt Morgan und Tensai geredet? Über die haben wir geredet. Aber sind ja die Leute, die jetzt neu dazu über Tensai lasse ich jetzt erstmal noch nichts kommen, weil der hat bei mir Schonfrist bekommen, tatsächlich. Hast du mal ein Superstars-Match gesehen mit ihm? Nein, ein Superstars-Match nicht. Aber ich finde ihn insgesamt, finde ich Matt Bloom wirklich nicht so schlecht, wie ich finde. Also ich muss grundsätzlich sagen, dass ich ihn scheiße finde. Gut, ist eine Meinung, ja. Ist eine Meinung an der Stelle. Zwar eine falsche, aber es ist eine Meinung. Also, das ist richtig, das muss man zulassen. Das ist so großzügig bin ich. Gut, Leute, also ihr könnt jetzt wählen wieder zwischen 6 Leute. Daniel Bryan, CM Punk, Eve, Sheamus, Randy Orton und Damien Sandow. Wer soll MVP der Woche werden? Ich werde entweder gleich nach der Sendung oder dann spätestens, ich muss nämlich nachher noch auf mein Kind aufpassen, spätestens dann so gegen 8:30, 9:00 das Voting online stellen und dann könnt ihr voten, voten, voten. Das Ganze passiert auf Facebook. Jetzt muss ich mal gucken, was wir noch Wichtiges auf dem Zettel haben, weil die Zeit rennt wirklich schon wieder davon. Vielleicht was schade ist, Austin Aries bleibt bei TNA. Bist du auch ein bisschen traurig gewesen? Alex oder? Shelley kommt zur WWE höchstwahrscheinlich. Was sag ich denn dazu? Ganz genau, höchstwahrscheinlich, denn und Ric Flair ist ja auch angeblich auch entlassen, stimmt beides nicht. Ja, den nicht. Können sie... Ric Flair ist bis jetzt noch nicht entlassen. Also wir alle, also aktuell jetzt der Stand. Ric Flair ist bis jetzt nicht entlassen, ist auch noch nicht freiwillig gegangen. Es gibt so... Die WWE will ihn ja haben fürs Network, ne? Da wollen sie auch Hulk Hogan haben, also... Ja, Hulk Hogan, Hulk Hogan. Unser lieber Hulk Hogan. Also Flair und Shelly, ich weiß nicht, ich bin ja kein so großer... Aber Shelly in einer neuen Cruiserweight Division? Ey, hallo, ja! Ich bin kein so großer Fan von Alex Shelley, keine Ahnung warum. Er klickt bei mir nicht. Ich sehe, dass der gute Matches macht, aber er klickt bei mir einfach nicht. Ich kann es dir nicht erklären, warum. Ja. Reden wir dann drüber, wenn er debütiert ist. Vielleicht, ja. Wenn wir bis dahin noch WWE gucken. Du guckst ja Ring of Honor dann vielleicht nur noch. Ich gucke dann nur noch Ring of Honor. Das haben wir. Das war auch wichtig. Vielleicht nochmal Austin Aries. Ja, sag ja mal. Hast du nicht gehofft, dass der vielleicht zur WWE kommt? Absolut. Ein bisschen schade, oder? Aber du siehst. Er ist für ein Jahr verlängert, ne, glaube ich. Und natürlich ist das schade. Er ist ein überragender Wrestler, er ist ein komplettes Paket. Wäre er, glaube ich, 30 Zentimeter größer, wäre er Main Eventer der WWE. Es ist traurig. Gut. Du siehst ihn jetzt immer bei TNA. Das ist ja auch was. Ich sehe ihn jetzt immer bei... Ja, hallo. Ich gucke das jetzt nicht Nein, wir machen das nur eine Woche. Aber die Woche muss es auch einhalten. Ja, halt ich ein. Ja, wirklich. Versprochen ist versprochen. Versprochen, ja. So sieht's aus. Dann, pass auf, jetzt wird es viel interessant. Jetzt haben wir nämlich Fragen gekriegt. Jetzt müssen wir endlich mal ran. Also dem Hirsemann seine alte Frage da mit... Ich hab's schon ganz vergessen, was das alles war. Ich hab's hier stehen. Ich möchte nur. Wer der nächste Breakout-Star wird, ne? Sagen, dass ich Thema abrutschen. Ich möchte nur kritisiert? Mal. Warte mal, jetzt. Der Hirsemann basht sowieso uns in letzter Zeit ganz schön viel, ne? Basher. Aber wir haben auch noch andere Fragen gekriegt, die können wir vielleicht leichter abrutschen. Ja, aber was war denn seine letzte Frage von vor 18 Minuten? Oh Mann, jetzt soll ich das hier vorlesen oder was? Nee, er weiß es doch am besten. Zusammenfassen, naja, er weiß doch am besten, was er gefragt hat. Also von daher muss ich es ihm doch nicht nochmal sagen. Der Dennis von Reds hat uns auch noch Fragen gestellt. Matze, hörst du zu? Ja, okay. Ricky, dann erzähl doch mal. Okay, und zwar, warte mal, jetzt muss ich ja auch er spricht natürlich erstmal das Thema Hirsemann an, also diesen Typ scheint uns zu verfolgen. Und zwar, weil wir haben herausgefunden, dass er jetzt tanzt, beziehungsweise einen Tanzkurs macht und was unsere Meinung ist, was am besten, was am besten zu ihm passen würde für einen Tanz zum Hirsemann. Ja, ich denke mal dieser Brodius Clay Funketeers Dance, ne? Also ich denke beim Hirsemann eher so einen langsamen Walzer. Ja, der sich so durchs Parkett gräbt. Langsam, bedächtig, aber mit einem Ziel vor Augen. Ich habe ja bei uns auf Facebook schon geschrieben, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass er da so ein paar krasse Hardcore-Hip-Hop-Moves hinhaut. Helikopter? Ein Helikopter? Weißt du, bitte? So ein Helikopter kann? So ein das ist, glaube ich, schon eine Beleidigung. Wieso? Das kann der. Der chippet doch ja nicht. Also, das kann der, also. Also, zutrauen würde ich so einem Helikopter. Gut. Ja, also ich, wie gesagt, sag Walzer. Spinneroonie kann der alles. Spinneroonie, Spinnehirse. Also das wird's werden, denke ich mal, bei der nächsten Hausshow. Das ganze Programm. So sieht's aus. Denn eine andere Frage haben wir schon besprochen eigentlich. Oder, naja, in der... Ja, dann sag doch von wem und... Nee, alles Dennis. Revolution, was wir glauben, wer das nächste Woche sein könnte. Ist der nächste Woche da? Der Dennis? Nein. Ja, du hättest es gerne, ich weiß. Ist ja auch meine letzte. Haben wir es eigentlich schon gesagt, dass es meine letzte Sendung heute ist? Meine auch. Nee, der Revolution-Mensch. Ist das jetzt nächste Woche? Ja, es hieß es in diesem neuen Video. Und das haben sie ja mittlerweile weggenommen wieder. Ist ja egal, aber irgendwann wird es ja, obwohl, vielleicht. Also ich sage, es ist Alex Shelley. Denkst du echt? Quatsch. Was denkst du? Ich denke. Ich will nichts von denen, was er sagt. Ich möchte nicht Alex Shelley, ich möchte nicht Matt Morgan und ich möchte auch nicht, dass Dean Ambrose so kommt. Ich möchte, dass Dean Ambrose ist so ein Typ, der kann aus dem Publikum rauslatschen irgendwie und jemanden aufs Maul klopfen. Und ich habe ja übrigens gesagt, ich glaube... Klopfen. Ich glaube nicht, dass Dean Ambrose derjenige ist, weil es würde für mich persönlich wenig Sinn machen, jemanden ständig im Dark Match vor Raw auftreten zu lassen und ihn dann als große Überraschung irgendwie zu präsentieren. Ständig, in letzter Zeit ist es ja nicht mehr der Fall. Der hat doch jetzt schon wieder das Dark Match bestritten. Ja? Ja, heute schon wieder, glaube ich. Ja? Ja. Ist ja auch wurscht, wird schon so gewesen sein, wenn ich sage. Meinst du, es ist Matt Morgan? Also von dieser ganzen Scheiße, die ich jetzt gelesen habe, würde ich echt sagen, es ist Matt Morgan. Ich glaube auch nicht, dass es Matt Morgan ist, weil der Abstand zu kurz wäre. Sie haben ja dann schon angefangen, ihn anzukündigen, als er noch bei TNA war. Das würde gar keinen Sinn ergeben eigentlich. Ich glaube es nicht. Dann sage ich, ist sie tot? Fabulous Moolah? Nein, ist noch nicht tot. Die lebt weiter, ewig, zusammen mit Bruno Sammartino. Die beiden überleben alles. Meinst du, One More Match? Moolah? Ist noch drin, glaube ich. Ist noch drin, eins ist noch in ihr drin. Hoffentlich holt es nicht raus. Nee, keine Ahnung, wer könnte es denn sein? Weiß ich. Das wird schon irgend so ein Schwachsinn sein. Also da kommt, ich sag jetzt mal, ich tippe mal auf Dean Ambrose, aber ich glaube es nicht. Von den dreien, ja, von den dreien, die der Dennis uns hier zur Wahl gegeben hat. Ja. Dann will er wissen, beziehungsweise er schlägt vor, dass wir Rosa Mendes als Get Well Soon Goodie zum MVP der Woche nominieren. Kann ich an der Stelle schon mal sagen, nein, wird nicht passieren. Ja? Was? Alter, Rosa, das ist echt eine Fratze. Der Typ, also, der na gut, mir ist es egal, ich habe die E-Mail eh schon rausgeschickt. Willst du, jetzt mal ganz ehrlich, willst du neben Rosa Mendes morgens aufwachen? Ich sag dir was, da kannst du dir eine Kotztüte nebendran stellen, weil die wirst du brauchen, wenn du morgens neben Stair aufwachst. Neben Stairs. Vielleicht sieht sie ja natürlicher und besser aus ohne Schminke. Ja, ja, am Arsch sieht die natürlich auch besser aus. Da sieht sie bestimmt wirklich sehr gut aus. Die Frau sieht nicht gut aus. Also ich finde die Frau nicht hässlich. Und dann wollte er noch wissen, wie es weitergeht mit der Klassenfahrt. An der Stelle sei gesagt, würde ich gerne beantworten. Ich habe jede Menge neue Sachen zur Klassenfahrt, die ich hier beitragen möchte. Eigentlich, aber die Zeit rennt uns davon. Pech gehabt. Und der Hirsemann hat dann auch noch was gefragt auf Facebook. Scheiße. Hirsemann wollte auch noch was wissen von uns. Der ähnlich beantwortet die Frage. Sagen wir nächste Woche. Was war denn bitte? Irgendwas wollte er. Irgendwas hat er mir geschrieben auf Facebook. Der Hirsemann. Ich finde es jetzt nicht mehr. Hat er dir das privat geschrieben? Nein. Das. Warte mal, müsste doch jetzt hier irgendwo. An die Pinnwand hat er geschrieben, vielleicht da. Ach nee. Das hat er nicht geschrieben. Moment mal, hab's dann gleich. Ja. 17 Uhr live. Ach so. Jetzt zieht sich's wieder. Nee, finde ich nicht. Kennst du das Interview zwischen Zeigler und Klopp? Wo die beiden sich nur gegenseitig angucken und nichts sagen? Nein. Ach ja, na gut. Ja, dann ist es auch müßig, darüber zu reden, wenn du es übrigens musste ich gerade, leider, ich habe nebenbei gelesen, deswegen war ich abgelenkt. Matze sagt gerade, dass Fabulous Moolah tatsächlich tot ist. Aber Matze, was du nicht weißt, die lebt weiter. Ja, die lebt weiter. Die ist nämlich mit Elvis Presley zusammen. Das wissen viele nicht. Die wohnt, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wo. Aber Moolah lebt natürlich. Ja, Chris, hast du wieder Witze? Ja, du merkst es. Wir bekommen das Ende nicht hin. Doch, ich überlege noch. Ich habe die ganze Zeit irgendwie im Kopf, dass ich noch was vergessen habe. Deswegen überlege ich so krampfhaft die ganze Zeit. Aber wir haben die MVPs, wir haben das alles geschafft, wir sind fertig. Ich wollte noch kurz für alle... Die Leute können uns gerne mal einen Vorschlag für die neue Fußballsendung schreiben. Ja, zur Wahl steht ja, soll ich das eigentlich sagen? Oder ist das schon raus, der Titel? Fandst du den jetzt gut, den ich dir gestern geschrieben habe? Also final möchte ich den jetzt noch nicht eintüten. Okay, also mein Tipp oder meine Idee war, wir nennen uns 2 oder 2-0 oder 3-1, irgendwie so. Und zwar in geschriebener Form. So. Ihr könnt Namen einsenden. Chris, wohin sollen Sie die schicken? Ans Postamt. Genau. Einfach schreibt da mal drauf. Dennis. Was haltet ihr denn von League of Personality? Ich find's scheiße. Das ist scheiße, ne? Hast du nicht gesagt, der muss deutsch sein, der Fußball? Das ist richtig. Für so ein deutsches Thema wie Fußball und muss eigentlich auch ein deutscher Name her. Aber es fällt partout nichts ein. Und bitte, wenn ihr Sachen einschickt, also das ist jedenfalls meine Meinung, bitte versucht nicht krampfhaft nicht krampfhaft Kult, Off oder Personality drin einzubringen. Das finde ich nämlich echt, das muss nicht sein, das ist immer so, das kann, keine Ahnung, tatsächlich sowas sein wie, was weiß ich. Ja, wenn mir was einfallen würde, wüsste ich es ja. Ja. Achso, falls ihr nicht wisst, von was wir reden, wir machen jetzt auch einen Fußball-Podcast. Ja, das ist gerade so eine Modeerscheinung, so eine Mode, und da müssen wir mitschwimmen. Ach Chris, was ich dich noch fragen wollte, könntest du dir denn zur, ich habe Folgendes mir überlegt, zur EM, ja? EM? Ja. Hast du die Möglichkeit, oder guckst du, ich muss das anders fragen, guckst du die EM alleine oder immer mit Leuten zusammen? Ich kann jetzt nur sagen, wie es bei der WM letztes Jahr war, und da habe ich sie nie alleine geguckt. Hat sich schon erledigt. Da brauche ich diesen Vorschlag gar nicht. Der geht nur, wenn du alleine guckst. Wenn ich alleine gucke, soll ich alleine vom Fernseher sitzen und mit euch skypen? Mit mir, und wir gucken dann zusammen. Die Hörer machen den Ton aus und wir zwei reden über das Spiel. Das wäre doch, also da würde sich doch jeder... Ich könnte mir fast sogar vorstellen, dass das ein oder andere Public Viewing dann unseren Ton mit einspielt sozusagen. Und Gerhard Rubenbauer, ist der tot? Rubi, der stand Rubi. Auf, der lebt immer. Rubi lebt noch. Pass mal auf. Pass ich nicht. Wenn es Richtung Wochenende geht, definitiv nicht. Da gucke ich. Ja, es tut mir leid, also... Muss dann werde ich nicht bestimmt nicht alleine gucken. Dann wird immer was hier sein oder ich gucke es woanders. Du musst nicht angeben, nur weil du Aber wenn es unter der Woche irgendwie ist, dann... Nee, da habe ich keine Zeit, sehe ich gerade. Gut, dann sind wir jetzt fertig. Nächste Folge Cult of Personality ist am Sonntag. Da ist dann Dennis zu Gast von Reds und wir sprechen ausführlich über Over the Limit. Da muss ich mir noch ein bisschen mehr Mühe geben, glaube ich. Heute war es ein bisschen wenig konstruktiv, was da bei Over the Limit von mir kam. Aber ich bin einfach so enttäuscht. Ich bin wirklich so enttäuscht. Wieso, von Over the Limit? Von dem aktuellen Produkt. Von dem aktuellen Produkt, ja. Da bin ich einfach enttäuscht und dazu gehört definitiv auch Over the Limit. Und das ist richtig. Es fällt mir wirklich schwer, mich zu begeistern. Mich interessiert zwar, also mich interessiert es wirklich und ich gucke dann auch gerne Raw. Aber ich bin dann jedes Mal wieder enttäuscht. Und das ist wie mit so einem Hund, den du ständig an eine Straßenlaterne anbindest, ja. Irgendwann. Dann ja, aber die Crowd war ja auch eine ganz andere bei Over the Limit. Die Stimmung war ja auch schon ganz anders und wenn ich mir dann Raw wieder angucke. Ich muss ja nochmal zu SmackDown kurz sagen, das habe ich mir vor dem, am Samstag gab es ein Fußballspiel, weiß ich nicht mehr. Und da vorher war ich alleine zu Hause, Pillepalle, gucke ich mal ein bisschen SmackDown. Habe ich auch eine halbe Stunde durchgehalten und dann muss ich ganz ehrlich sagen, du, da hatte ich keinen Bock mehr. Da habe ich ausgemacht. Und habe das jetzt immer so die Woche lang in Häppchen geguckt. Das ist ja ein Armutszeugnis, dass ich als eingefleischter Wrestling-Fan keinen Bock mehr auf das Produkt habe. Ricky. Ja, oder nicht? Finde ich fast gar nicht, dass es ein Armutszeugnis ist. Ich finde, das ist fast schon logisch, dass es so gekommen ist. Wie ist denn das bei dir bei SmackDown? Hast du da noch richtig Bock drauf, das zu gucken? Ich habe immer Lust auf SmackDown, auf Raw. Ich würde am liebsten alles gucken, Ring of Honor, alles, was es gibt im Wrestling-Business und im MMA-Business. Aber ich werde halt deutlich häufiger bei der WWE enttäuscht als bei allen anderen. Ja. Und das ist das, was ich meine. Irgendwann heißt es dann halt, leck mich am Arsch. Weil ich guck's mir mit Sicherheit nicht an, damit ich hier darüber reden kann. Das kannst du aber mal ganz, ganz als allererstes abschminken. Wenn ich darauf keinen Bock habe. Aber keine Angst, nächste Woche gibt's uns noch. Wir müssen das also aufklären. Höchstens dann zur Abschlusssendung, ne? Höchstens zur Abschlusssendung. Nee, aber ist so. Also wenn mir die dann mal irgendwann, das heißt, ich mal irgendwann besser wird, dann ich guck's mir halt nicht mehr an. Also das ist mir dann halt echt irgendwie zu doof, so einen Schwachsinn mir da reinzuziehen, weil es ist einfach hirnverbrannt. Dann gucke ich lieber gepflegt Ring of Honor an und sprech darüber. Und dann interessiert das von mir aus halt nur zwei Leute und dann ist es halt so. Ja, so, gebe ich dir recht. Das sind die mahnenden Worte einer Comeback-Sendung, die doch so fröhlich war. Ja, sie war auch wirklich toll. Ja, ich will nicht immer nur meckern über die WWE, aber es ist momentan wirklich schwierig, sich da mit zu schmücken. Und vor allen Dingen kann ich an der Stelle mal sagen, der Costa war ja mit mir in New Mutant New York und wir haben dann die Ausgabe an dem Montag, als ich ankam, haben wir zusammen da angeguckt. Und der hat einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, das ist totaler Schwachsinn. Was ist, der hat nicht nachvollziehen können, wie ich sowas angucken kann. Also er fand nichts irgendwie, er fand alles nur Kinderkram und Schwachsinn und das trifft's halt dann tatsächlich. Ich glaube, wenn du das als dann halt tatsächlich. Ja, ich glaube, wenn du es als Außenstehender mal so betrachtest, wie es ist, ist es halt einfach nicht mehr Männerunterhaltung mittlerweile. Es ist Kinderunterhaltung. Stimmt. Und dann muss man sich überlegen, ob man da in die pädophile Ecke abtreiben möchte, Chris. Gilt gerade für dich. Guckst du dir mal schön richtige Männer an, wa? Ja, und ja, klar. Nächste Woche berichtest du. Ja, damit driften wir richtig in so ein richtig schönes melancholisches Ende ab, ne? War schön gewesen, Chris. War wirklich schön gewesen. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Auf Wiedersehen.